Krieger-Kaiser-Mythos. Karl der Große. Gelesen von Clemens Benke. Prolog. Karl der Große. Er prägt das frühe Mittelalter wie kein zweiter Herrscher und schafft durch Kriege und Diplomatie im Zentrum Europas ein riesiges Reich. Und dann tritt der Franke Karl an Weihnachten des Jahres 800 auch noch das Erbe der römischen Kaiser an. Rom im Jahr 800. Eine Krönung und viele Rätsel. An Weihnachten erhebt Papst Leo III. Den Frankenkönig Karl in der ewigen Stadt zum Kaiser. Es ist die höchste Ehre. Warum zeigt sich Karl alles andere als begeistert? Von Franz Metzger. Hosianna, Halleluja! Machtvoll klingen die Lobgesänge des Chores von St. Peter an diesem 25. Dezember im Jahr des Herrn 800 durch den Kirchenraum. Ganz offensichtlich lassen sich die Sänger von der Begeisterung der Gläubigen mitreißen, die soeben die Säulenhalle der ehrwürdigen Basilika erschütterte. Der Papst hat gerade dem vor dem Petrusgrab knienden Frankenkönig eine Krone aufgesetzt. Das Zeichen für den Jubelruf aus 1000 Kehlen. Dem erhabenen Karl, dem von Gott gekrönten großen und friedbringenden Kaiser der Römer, Frieden und Sieg. Jedem Gottesdienstbesucher ist klar, Zeuge eines Aktes von weltgeschichtlicher Bedeutung geworden zu sein. Rom hat wieder einen Kaiser, und sein Gebot umfasst das gesamte Abendland. Den Augenzeugen entgeht freilich nicht die steinerne Miene, mit der der frisch gekrönte Kaiser die anschließenden Huldigungen entgegennimmt. Als die Glocken von St. Peter das Ende des Gottesdienstes verkünden, schreitet der neue Kaiser abrupt zur Sakristei, gefolgt von den Priestern und Papst Leo III. Kaum hat sich die Türe geschlossen, wendet sich der Frankenherrscher mit funkelnden Augen dem Statthalter Christi auf Erden zu. »Wie könnt ihr es?« grollt die kaiserliche Stimme. Erschrocken treten seine Begleiter dazwischen. Doch der Kaiser hat sich schon wieder gefasst und spricht Leo in beherrschtem Ton an. »Heiliger Vater, hätte ich geahnt, was ihr vorhabt, ich wäre nicht zum Gottesdienst gekommen, selbst an diesem heiligen Feiertag.« Mit etwa diesen Worten küsst er den Ring des Papstes, ehe er in den römischen Wintertag hinausschreitet, wo ihn seine jubelnden Untertanen begrüßen. Die offizielle Chronik des Frankenreichs beschreibt den Festakt zu Rom mit geflissentlicher Ehrerbietung. Doch da gibt es noch Einhard, auf dessen Bericht die geschilderte Szene mit dem erzürnten Karl beruht. Er zählt zum engen Kreis des Herrschers, hat die Krönung in Rom möglicherweise miterlebt und hat sich vorgenommen, der Nachwelt eine persönliche Biografie Karls zu hinterlassen. Er berichtet von einem Kaiser, der offenbar mit seiner Krönung alles andere als einverstanden war. Seither zerbricht sich die Historikergilde den Kopf darüber, was den kaiserlichen Zorn erregt haben mochte. Dass Papst Leo plötzlich eine Kaiserkrone aus dem Ärmel seines Messgewands gezogen haben könnte, um sie einem überrumpelten Frankenherrscher aufzusetzen, ist schwer vorstellbar. Waren es Zeitpunkt oder Ort, was Karl verärgerte? Die Umstände, der Ablauf? Gut 1,5 Jahre zuvor im ostwestfälischen Paderborn, in dem dortigen Stützpunkt Pfalz, der Karlsburg, bezieht die Regierungskarawane des Frankenkönigs im Frühjahr 799 ihr Quartier. Anfang Mai wird ein ebenso hoher wie überraschender Besuch angekündigt. Seine Heiligkeit, Papst Leo III., Statthalter Christi auf dem Stuhl Petri. Leo kommt allerdings nicht als triumphaler Kirchenfürst nach Paderborn, sondern als Flüchtling und Bittsteller. Lange Zeit lebte Leo als ein einfacher Priester in einer der Pfarreien Roms, ehe man ihn 795 überraschend zum Papst wählte. Seither sieht er sich der Feindschaft der alten Adelsfamilien ausgesetzt, welche die Papstwürde als ihr Eigentum beanspruchen. Die Spannungen eskalierten im April 799. Leo wurde von seinen Feinden attackiert, misshandelt und in ein Kloster gesperrt. Vermutlich mit Hilfe frankenfreundlicher Kräfte gelang ihm die Flucht nach Paderborn. Als Schutzherr der Kirche, so hofft Leo nun, wird Karl ihn bestimmt nach Rom geleiten lassen, notfalls mit Waffengewalt. Karl schätzt Leo als einen ihm wohlgesonnenen Kirchenmann und ist daher bereit, ihn zu unterstützen, solange Leo die gegen ihn gerichteten Vorwürfe widerlegen kann. Ein Romzug bedarf aber einer langfristigen Planung. Leo und Karl verbringen in den folgenden Tagen also viel Zeit zusammen. Und dabei dürfte, wenngleich dazu nichts überliefert ist, ein Projekt zur Sprache gekommen sein, mit dem der König und seine Berater schon länger liebäugeln: die Erhebung des Frankenkönigs zum römischen Kaiser. Der Machtanspruch, der hinter einem solchen Akt steht, ist nicht zu bestreiten. Schließlich herrscht Karl über die gesamte Christenheit auf dem Gebiet des ehemaligen Weströmischen Reichs, abgesehen nur von den englischen Kleinkönigreichen. Und der Frankenkönig gebietet nicht nur, er verteidigt das christliche Abendland, auch gegen alle heidnischen Angreifer, gegen die Muslime in Spanien und im Mittelmeer, gegen die Awaren im Osten und die Wikinger im Norden. Das ist mehr, als man vom aktuellen Träger der römischen Kaiserkrone, dem Basileus zu Konstantinopel, sagen und erwarten konnte. Dessen legitime Nachfolge der Cäsaren Roms war nicht zu bestreiten, aber hatte nicht schon das alte Imperium in seinen Krisen zwei Kaiser gekannt, einen in Rom und einen in Konstantinopel? War jetzt nicht die Zeit gekommen, dieses Konstrukt neu zu beleben? Die sicherste Legitimation seiner neuen Würde wäre für Karl die Anerkennung durch den Kaiser in Byzanz. Tatsächlich hat schon ein entsprechendes diplomatisches Vorfühlen zwischen Aachen und dem Bosporus begonnen, inklusive des Plans, eine von Karls Töchtern dort mit dem jungen Kaiser Konstantin VI. Zu verheiraten. Das Projekt ging allerdings im Strudel der innerbyzantinischen Machtkämpfe unter. 797 putschte Irene, die Mutter Konstantins, gegen den eigenen Sohn, für den sie zuerst als Regentin agiert hatte, bevor sie ins Abseits gestellt worden war. Mit Hilfe des Militärs konnte Irene sich durchsetzen. Konstantin wurde geblendet und starb im Kerker, vermutlich an den ihm zugefügten Verletzungen. Irene wagte nun das Unerhörte. Sie proklamierte sich selbst zur Basilissa, zur Kaiserin von Byzanz. Ihrer prekären Situation bewusst, knüpfte sie erneut diplomatische Fäden nach Aachen. Ob und wie weit sogar eine mögliche Eheschließung mit Karl erörtert wurde, bleibt umstritten. Karls Ratgeber rieten ohnehin von einem solchen Abenteuer ab. Interessanter erschien ihnen das Argument, dass der Kaiserthron mangels männlichen Besitzers verwaist sei, was den Weg für ein anderes Kaisertum freimache. In dieser komplizierten Situation taucht nun im Frühjahr 799 Papst Leo in Paderborn auf. Und damit wohl aus Sicht von Karls Ratgebern genau die richtige Person für eine Kaiserkrönung. Irgendjemand muss einem christlichen Kaiser ja die göttliche Weihe erteilen. Wer kommt da besser in Frage als der Papst, dessen geistliche Führung zumindest im Abendland weitgehend anerkannt ist? Dass Leo diese Rolle überhaupt zusteht, wird von seinen römischen Gegnern bestritten. Sie schicken ebenfalls eine Delegation nach Paderborn, um ihre Vorwürfe gegen den Papst vorzubringen. Karl erweist sich einmal mehr als gewiefter Diplomat. Nach längerem Hin und Her erklärt er, die wahren Umstände könnten nur in Rom geklärt werden. Er werde daher Leo mit sicherem Geleit nach Rom bringen lassen, gemeinsam mit einem Untersuchungsausschuss hochrangiger fränkischer Geistlichkeit. Dieser Ausschuss erreicht denn auch ein erwartbares Ergebnis, nämlich keines. So erklärt Karl dann eben selbst nach Rom zu reisen, was er im Sommer 800 in die Tat umsetzt. Höchstwahrscheinlich ist die Kaiserkrönung zu diesem Zeitpunkt längst mit Papst Leo abgemacht, der einen solchen Akt auch als Bestätigung seiner eigenen Position betrachten kann. Nachdem aus Konstantinopel keine Unterstützung zu erwarten ist, machen sich Karls Berater an die Wiederbelebung der römischen Tradition. Wie auch immer ein Kandidat an die Macht gelangt ist, ob durch Erbfolge, Intrigen oder Gewalt, zum Imperator ist er stets durch die Akklamation des römischen Volks geworden. Auch seitdem das Reich das Christentum angenommen hat, gilt eine kirchliche Salbung oder Weihe nur als zusätzlicher Akt. Das fränkische Zeremonienamt plant den Ablauf sicher genau. Karl soll im Gebet vor dem Grab des heiligen Petrus verharren, und sobald er sich erhebt, wird er von der Gemeinde durch Zuruf als Kaiser anerkannt. Erst danach soll ihm Papst Leo die Krone überreichen, als Ausdruck des Segens Gottes für die Wahl des römischen Volkes. Doch an diesem Weihnachtstag hält der Papst diese Reihenfolge nicht ein. Schon vor der Akklamation setzt Leo dem Franken den Kronreif auf das Königshaupt. War der Papst vielleicht einfach nur nervös? Karl fühlt sich jedenfalls provoziert, wie seine heftige Reaktion belegt. Auf keinen Fall wollte er seine Krone aus den Händen der Kirche entgegennehmen, weil sich daraus fortan ein päpstliches Mitspracherecht ableiten ließe. Jahre später wird Karl alle derartigen kirchlichen Ansprüche übergehen, als er 813 seinen Sohn Ludwig zum Mitkaiser erhebt, ohne den Papst, es ist noch immer Leo III., auch nur zu konsultieren. Sein Biograf Einhard berichtet, er, Karl, ernannte Ludwig zum Erben des Kaisertitels. Dann setzte er den Kronreif auf das Haupt seines Sohnes und forderte auf, ihn zum Kaiser auszurufen, was alle Anwesenden mit Heilrufen taten. Zuvor, im Jahr 812, hat Karl mit dem Frieden von Aachen die Anerkennung seines Kaisertitels vom inzwischen männlichen Kaiserkollegen in Konstantinopel erhalten. Dass der Papst bei der Kaiserkrönung Ludwigs demonstrativ übergangen wurde, gilt denn auch als ein starkes Argument für die Interpretation, Leo habe den Krönungsablauf bewusst verändert, um der Kirche künftig mehr Macht zu verschaffen. Wie berechtigt Karls Zorn ist, belegt zudem der weitere Verlauf der Geschichte, wenngleich noch nicht zur Zeit der Karolinger, der Herrscherdynastie Karls. Ab der Kaiserkrönung des ersten Ottonen, Ottos des Ersten, im Jahr 962 werden die Kaiserwürde und die Frage ihrer korrekten Verleihung mehr und mehr zum Streitpunkt zwischen den Päpsten und den jeweiligen Amtsträgern. Es ist ein Konflikt, der im Lauf des Mittelalters beide Institutionen an den Rand des Untergangs bringen wird. So gesehen hat der Weihnachtstag 800 einen langen Schatten auf die Geschichte des Abendlands geworfen. Die Kirchengemeinde in St. Peter wurde Zeuge eines welthistorischen Moments mit weitreichenden Folgen. Zur Person. Menschliches vom Kaiser. Von Karl dem Großen existieren viele Bilder, aber keines aus seiner Zeit. Fast alles, was wir über den Menschen wissen, stammt von seinem Biografen Einhard. Von Dirk Liesemeer. Erstens, wer beruft sich heute noch auf Karl? Schon die erste Zeile der Nationalhymne Andorras, El Gran Carlemani, bezieht sich auf den Herrscher. Der große Karl, der große, mein Vater, befreite mich von den Arabern. Einige Zeilen weiter wird gar behauptet, ich bin die einzig übrig gebliebene Tochter des Karolingischen Reiches. Die Hymne ist erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts verfasst und 1917 vom Parlament als Nationalhymne angenommen worden. Andorra selbst wurde jedoch wenige Jahrzehnte nach dem Tod Karls erstmals urkundlich erwähnt. Zweitens, was waren seine wichtigsten Reformen? Er veranlasste eine Reform des Kalenders, ließ eine einfache Schreibschrift entwickeln und rief mit dem Denar eine Währung ins Leben, die überall in seinem Reich galt. Karl schränkte auch selbst Justiz und Blutrache ein. Sühnegelder mussten angenommen werden. An den Gerichten übernahmen Grafen oder ihre Vertreter den Vorsitz und vollstreckten das Urteil, das von rechtserfahrenen Männern aus dem Volk, Schöffen, formuliert wurde. Die örtlichen Würdenträger wurden dabei von Königsboten kontrolliert. Drittens. Wie weit ist er in seinem Leben gereist? 40.000 Kilometer, so viel wie einmal um die Welt, ergab eine Auswertung seiner Reiseberichte. Karl zog immer zu kreuz und quer durch sein zunehmend größeres Reich, von Pfalz zu Pfalz, von Saint-Denis nach Paderborn, zu Schlachten nach Pavia im heutigen Italien, nach Saragossa im heutigen Spanien, gegen die Sachsen und gegen die Awaren im heutigen Ungarn. Mehrmals besuchte er Rom. Oft war Karl auf einem Pferd unterwegs, ging es jedoch an Flüssen entlang, dann bevorzugte er ein bequemes Boot. Viertens. Wie sah der Herrscher denn aus? Mit rund 1,85 Meter war Karl im Wortsinn ein großer und überragte die meisten Menschen seiner Zeit. Obgleich von kräftiger Statur war er trotzdem schlank. Er hatte ein rundes Gesicht, eine hohe Stirn und ein Doppelkinn, trug einen Schnauzer und besaß, seinem Biografen Einhard zufolge, eine auffällige Fistelstimme. Fünftens. Welche Sprachen konnte Karl? Moselfränkisch wird er wohl gesprochen haben. Als Königssohn ist Karl zudem ab dem 6. Lebensjahr in Latein unterrichtet worden. Einhard behauptet gar, er habe diese Sprache wie seine Muttersprache beherrscht. Auch wenn das übertrieben sein dürfte, wurde an seinem Hof gleichwohl auf Lateinisch gescherzt. Sechstens. Warum mochte er vor allem die Pfalz in Aachen? Karl schwamm leidenschaftlich gerne und genoss die zahlreichen warmen Aachener Quellen, die mit teilweise mehr als 70 Grad Celsius zu den heißesten Thermalquellen Mitteleuropas zählen. Mehr als 100 Menschen konnten in den Gemeinschaftsbecken baden, womit diese Zentren des öffentlichen Lebens waren. Erstes Kapitel: Karl der Krieger. In den ersten Jahrzehnten reist Karl von einer Schlacht zur nächsten. Er kämpft gegen die Langobarden in Italien, gegen die Araber in Spanien, gegen die Awaren im Südosten und ständig gegen die Sachsen. So formt der Franke ein ebenso riesiges wie mächtiges Reich. Karolinger, der Griff nach der Krone. Die Vorfahren Karls des Großen erkämpfen den Königsthron und die Einheit des Frankenreichs. Der eine mit dem Schwert, der andere mit diplomatischem Geschick. Von André Weikart. Die Dynastie der Karolinger, die das Frühmittelalter prägen wird wie keine andere, steht im Jahr 714 vor dem Aus. Das Familienoberhaupt Pippin ist verstorben, sein Sohn Grimoald im selben Jahr ermordet worden. Ein 6-jähriger Junge, Theudoald, soll nun seinen Großvater Pippin beerben. Das würde vielleicht noch gelingen, ginge es dabei nur um den Erhalt des Familienbesitzes. Aber die Karolinger sind bereits viel mehr als eine fränkische Adelssippe unter vielen. Seit Generationen stellen sie fast durchgehend den Hausmeier des Königs, den Major Domus. Der hatte ursprünglich wohl die Aufgabe, die Regierungsgeschäfte zu führen, wenn der König auf Feldzügen oder Reisen im ausgedehnten Frankenreich abwesend war. Der Hausmeier ernannte Beamte, stellte Urkunden aus und sprach Recht. Die Amtsträger weiteten ihre Kompetenzen von Generation zu Generation aus. Spätestens seit Ende des 7. Jahrhunderts ist das Königtum der nominell herrschenden Merowinger ausgehöhlt. Sie stehen dem Reich nur mehr als Schattenkönige, als Marionetten ohne jeden Einfluss vor. Die Chroniken machen sich kaum die Mühe, über sie zu berichten. Die eigentliche Macht konzentriert sich im Amt des Hausmeiers, das nun 714, also ein 6-Jähriger, bekleidet. Es kommt, wie es kommen muss. Der rivalisierende Adel erhebt sich. Das Heer der Karolinger wird geschlagen. Theudoald verschwindet 715 spurlos aus der Geschichte. Die Feinde bemächtigen sich des hilflosen Merowingerkönigs Dagobert III. Und stoßen auf das Herz der Karolinger Herrschaft zu dieser Zeit vor, die Stadt Köln. Da ereignet sich eine wundersame Wende. Karl Martell, Sohn einer Nebenfrau Pippins, nach dem Willen seines Vaters von der Erbfolge ausgeschlossen und in Gefangenschaft verbannt, um ihn von der Macht fernzuhalten, gelingt die Flucht. Noch einmal scharen die Anhänger der Karolinger sich um einen Fürsten. Ein letztes Mal bäumt sich das bereits geschlagene Adelsgeschlecht auf. In mehreren Schlachten wirft Karl Martell seine Feinde zurück, erbeutet den Schatz der Merowinger und reißt das Hausmeieramt an sich. Bis zu seinem Tod im Jahr 741 wird er permanent Krieg führen. Gegen Friesen, Sachsen, Bayern und Alemannen rückt er wieder und wieder zu Strafexpeditionen aus. In die Schulbücher hat es freilich die Schlacht von Tours und Poitiers im Jahr 732 geschafft. Hier, mitten im heutigen Frankreich, schlägt Karl Martell ein Heer muslimischer Araber, das von der Iberischen Halbinsel her ins Frankenreich vorgedrungen ist. Was später als Rettung des Abendlands vor der muslimischen Expansion verklärt wird, erscheint den Zeitgenossen weit weniger gewaltig. Sie erwähnen die Ereignisse der Schlacht nur beiläufig, so dass bis heute weder Ort noch Datum des Gefechts genau bekannt sind. Nicht in Tours und Poitiers, sondern irgendwo entlang der alten Römerstraße zwischen den Städten focht Karl Martell. Die Forschung zweifelt auch daran, dass die Muslime überhaupt vorhatten, ihre Herrschaft auf Westeuropa auszudehnen. Viel wahrscheinlicher stoppte der Karolinger 732 bloß einen ihrer üblichen Plünderungszüge. Der Sieg von Tours und Poitiers beendete diese Überfälle auch nicht dauerhaft. 737 und 739 müssen die räuberischen Eindringlinge aus dem Süden erneut zurückgeschlagen werden. Den Beinamen Martellus, der Hammer, trägt der Kriegerfürst dennoch zurecht. Denn mit eiserner Faust schmiedet er gewaltsam eine Einheit des Reichs, die angesichts der Schwäche der Merowinger-Dynastie in Frage stand. So souverän ist Karl Martell gegen Ende seiner Amtszeit, dass er 737, als König Theuderich IV. Stirbt, keine Notwendigkeit mehr sieht, einen weiteren Merowinger auf den Thron zu hieven. Zu seiner eigenen, möglicherweise geplanten, Krönung kommt es aber nicht mehr. Im Herbst 741 erliegt er einem Fieber. Sein Sohn Pippin agiert zunächst vorsichtiger. Anfangs teilt er sich die Herrschaft mit seinem Bruder Karlmann, ehe jener sich 747 ins Klosterleben zurückzieht. 4 Jahre zuvor hat Karlmann noch einmal einen Merowinger, Hilderich III., auf den Thron gesetzt. Es wird der letzte sein. Denn als Pippin, die man später Pippin den Jüngeren nennen wird, die Gelegenheit günstig erscheint, greift er selbst nach der Krone. Der Preis dafür ist allerdings hoch. Pippin muss den langjährigen Verbündeten der Franken, die Langobarden, verraten. Er wendet sich gegen sie, jagt ihnen in 2 Feldzügen Gebiete im Norden Italiens ab und schenkt diese dem Papst. So gewinnt er dessen Gunst. Papst Zacharias ernennt Pippin im Gegenzug zum Beschützer Roms und lässt ihn 751, als Pippin von den Frankenfürsten zum König gewählt wird, durch einen Gesandten salben. Hilderich III. Wird ins Kloster abgeschoben. Das Geschlecht der Merowinger versinkt im Dunkel der Geschichte. Damit ist das Werk vollendet. Der Aufstieg der Karolinger hat sie an die Spitze der mächtigsten europäischen Monarchie ihrer Zeit geführt. Der Grundstein für die Herrschaft Karls des Großen ist gelegt. Erbstreit ab 768. Bruderkrieg um das Reich. Nach dem Tod König Pippins wird das Frankenreich unter seinen Söhnen Karl und Karlmann aufgeteilt. Doch das schürt nur den Unfrieden zwischen den beiden ehrgeizigen Männern. Von Michael Billig. Als Karls Vater Pippin der Jüngere von seinem Feldzug gegen Aquitanien zurückkehrt, spürt er sein Ende nahen. Der 54-Jährige hat halb Europa unterworfen und das Frankenreich zu einer Großmacht geformt. Nun aber fordern die vielen Schlachten ihren Tribut. Ausgezehrt zieht sich Pippin in die Abtei Saint-Denis zurück, wo er am 24. September 768 stirbt. Die Macht geht an seine beiden Söhne, die sich das Reich teilen müssen. Weder Karl noch sein 3 Jahre jüngerer Bruder Karlmann sind mit ihrem Erbe zufrieden. Beide gieren nach der alleinigen Herrschaft über das gesamte Frankenreich. Pippin hat seine Söhne auf den Tag der Machtübernahme vorbereitet. Er nahm sie mit auf Kriegszüge und übertrug ihnen erste Grafschaften zur Verwaltung. Nun bekommt jeder sein eigenes Königreich. Karls Gebiet zieht sich die Atlantikküste entlang und schließt im Süden an das Erbe Karlmanns an, das bis zum Mittelmeer und zu den Alpen reicht. 2,5 Wochen nach dem Tod ihres Vaters werden die Brüder offiziell ins Königsamt eingeführt. Sie werden zwar am selben Tag, dem 9. Oktober 768, gekrönt, aber an verschiedenen Orten. Die Aufteilung des Frankenreichs steht von vornherein unter keinem guten Stern. Schon als Jugendliche waren Karl und Karlmann Rivalen. Die königliche Nachfolgeregelung verlangt jetzt von ihnen, dass sie sich im Kriegsfall beistehen. Doch gleich der erste Ernstfall zeigt, wie zerrüttet ihr Verhältnis ist. Als sich Aquitanien im Jahr 769 gegen die fränkischen Besatzer erhebt, wartet Karl vergebens auf die Soldaten seines Bruders. Warum die Hilfe unterbleibt, ist den Quellen nicht zu entnehmen. Vermutlich will der Jüngere den älteren Bruder ins Verderben rennen lassen. Karl muss die Rebellion alleine niederschlagen. Ein Rückzug wäre ein Zeichen der Schwäche. Eine Niederlage könnte ihn den Thron kosten. Karls Armee ist gut ausgerüstet. Mit ihren Schuppenpanzern sehen seine Krieger nicht nur furchterregend aus, sie sind auch hervorragend geschützt. Die Pfeile der Aquitanier prallen an der neu entwickelten Ausrüstung ab und Karl gelingt es, die Rebellen zu besiegen. Er annektiert Aquitanien und damit auch den Teil des Herzogtums, den der Vater seinem Bruder zugesprochen hat. Es ist ein großer Triumph, mit dem Karl seinen Machtanspruch untermauert. Karlmann denkt nicht ans Aufgeben. Als seine Gattin Gerberga im Jahr 770 einen Sohn gebärt, nennt er ihn nach seinem Vater. Eine Kampfansage um die Thronfolge und eine Provokation für seinen Bruder, denn auch Karl hat seit gut einem Jahr einen Sohn namens Pippin. Unterdessen zieht Bertrada, Königin, Witwe und Mutter der beiden rivalisierenden Brüder, an den Fäden der Macht. Sie reist ins norditalienische Pavia zum Hof des Langobardenkönigs Desiderius, um mit ihm zu verhandeln. Das Reich der Langobarden grenzt an das Territorium von Karlmann. Bertrada tritt allerdings nicht für ihren Zweitgeborenen ein. Sie hegt vielmehr eine Vorliebe für Karl. Sie will für ihn, der schon verheiratet ist, eine neue Ehe mit einer Tochter von Desiderius arrangieren und damit ein machtvolles Bündnis knüpfen. Wie ungeheuerlich dieser Plan ist, zeigt die Reaktion des Papstes. Welch ein unbegreiflicher Wahnsinn ist es, wendet sich Stefan III. In einem Brief an die Brüder. Euer edles fränkisches Volk, das Licht aller Völker und euer großes und vornehmes königliches Geschlecht sind nun besudelt von dem stinkenden verräterischen Volk der Langobarden, die nicht einmal das Recht haben, eine Nation zu heißen, ein Volk, aus dem, wie jeder weiß, die Aussätzigen stammen. Die Worte des Pontifex verhallen. Karl folgt dem Wunsch seiner Mutter. Er verbannt seine erste Ehefrau, Himeltrud, ins Kloster und heiratet die Langobardin. Die Prinzessin, deren Name nicht überliefert ist, bedeutet ihm nichts. Sie erfüllt lediglich einen Zweck, eine Allianz mit dem König der Langobarden, der Karl im Duell mit seinem Bruder eines Tages von Nutzen sein könnte. Dieser Tag scheint nah zu sein. Näher aber ist der Tod. Karls Biograf Einhard berichtet, wie schon der Bruderkrieg aufzieht, als das Schicksal eingreift. Am 4. Dezember 771 stirbt Karlmann mit nur 20 Jahren. Hat Karl etwas mit dem mysteriösen Tod zu schaffen? Zweifellos hätte er ein Motiv. Denn das Ableben des Bruders ist seine große Chance. Als Karl davon erfährt, reist er sofort in Karlmanns Reichsteil. Einstimmig, so berichtet Einhard, wählen die Gefolgsleute des verstorbenen Bruders Karl zum König aller Franken. Seine Herrschaft ist keineswegs gesichert. Die rechtmäßigen Thronfolger, die beiden Söhne Karlmanns, wurden bei der Wahl übergangen. Ihre Mutter, Gerberga, flieht mit den Kindern über die Alpen. Ausgerechnet am Hof von Desiderius, dem Schwiegervater Karls, sucht sie Asyl. Der Langobarde nimmt sie auf, zumal er den rasanten Aufstieg seines Schwiegersohns argwöhnisch betrachtet. Desiderius spielt sich als Anwalt der Karlmann-Söhne auf und fordert vom Papst, die Prinzen zu Königin zu salben. So will er Karl schwächen. Karlmanns Tod hat die Machtverhältnisse stark verändert. Karl tritt aus dem Schatten seiner Mutter. Er wagt den Bruch mit Desiderius und schickt ihm dessen Tochter zurück. Statt ihrer nimmt er Hildegard zur Gattin, die aus einem alemannischen Grafengeschlecht stammt. Diese Ehe festigt seine Position im einstigen Herrschaftsgebiet seines Bruders. Karl wendet sich auch wieder dem Heiligen Stuhl in Rom zu. Hadrian I., der seit 772 als Papst amtiert, weigert sich beharrlich, die Söhne Karlmanns zu weihen. Desiderius antwortet mit wüsten Drohungen und besetzt mittelitalienische Städte, die der Kirche gehören. Seine Truppen nähern sich Rom bis auf einen Tagesmarsch. Der Papst bittet Karl um Hilfe. Der Frankenkönig versucht es zunächst auf diplomatischem Weg, aber selbst gegen eine hohe Geldsumme ist der Langobarde nicht bereit, eroberte Gebiete an den Papst zurückzugeben. Er liefert damit Karl einen Grund, militärisch einzugreifen. Die fränkischen Granden, die das Risiko und die Kosten eines Italienabenteuers zunächst scheuten, stimmen nun einem Feldzug zu. Wie einst Hannibal überquert Karl im Sommer 773 mit einem Heer die Alpen. In der Schlucht von Susa kommt es zum Gefecht mit den Langobarden. Die Feinde flüchten hinter die Mauern ihrer Städte. Der Frankenkönig folgt ihnen bis nach Pavia. Von September 773 an belagert sein Heer 9 Monate lang die Stadt. Seuchen und Hunger zwingen Desiderius im Juni 774 zur Kapitulation. Kurz darauf ergibt sich auch Verona, die zweite Bastion der Langobarden. Dort fallen Karl seine beiden Neffen in die Hände. Ihr Schicksal ist unbekannt. Sie verschwinden aus der Geschichte und das Frankenreich ist endgültig wiedervereint, mit Karl als Alleinherrscher. Muslimisches Spanien. Karls schwerste Niederlage. Im Frühjahr 778 überfallen die Franken die Iberische Halbinsel. Die Invasion scheitert an Unkenntnis und Fehlentscheidungen ihres Königs. Auf dem Rückzug kommt es zur Katastrophe. Von Frederik Seeler. Sommer 778, Pyrenäen. König Karl führt seine Truppen aus Spanien zurück ins Frankenreich. Vorneweg reitet der Herrscher mit seinen Eliteeinheiten den Paladinen. Sie sitzen auf Schlachtrössern, tragen Kettenrüstungen und Lanzen. Dahinter marschieren Infanteristen mit Schwertern und Bögen. Auf gut 1000 Meter Höhe verengt sich der Gebirgspass und führt nahe Roncesvalles als schmaler Pfad zwischen 2 Bergkuppen hindurch. Tannen und Eichen versperren die Sicht. Von einer Hügelkuppe aus beobachten Basken das riesige Heer. Sie lassen den Frankenkönig und seine Paladine vorbeireiten, dann stürzen sie sich auf die Nachhut. Auf dem schmalen Pass kann sich diese weder für eine Schlacht formieren noch fliehen. All die Karren und Kriegsbeute versperren ihnen den Fluchtweg. Die Basken stechen mit Speeren und Kurzschwertern auf ihre Feinde ein, dann plündern sie die Karren, rauben Gold, Schmuck und Getreide. Als Karls Paladine umgekehrt sind und den Kampfplatz erreichen, finden sie 100 Leichen. Die Basken sind längst verschwunden. Mit dem Massaker bei Roncesvalles endet Karls Spanienfeldzug endgültig in einem Debakel. Er hatte sein Herrschaftsgebiet ausweiten wollen. Stattdessen scheiterte erst sein Feldzug gegen das muslimische Reich Al-Andalus. Nun hatte er auch noch unzählige Männer in den Pyrenäen verloren. Die Niederlagen gefährden seine Macht. Als König muss er Siege liefern. Geschwächt und ohne Beute kehrt das mächtigste Heer Europas zurück ins Frankenreich. Ein Jahr zuvor ist der Frankenkönig noch ungeschlagen. Seine Armee hat die Sachsen unterworfen und die Lombardei in Norditalien erobert. Karls Reich erstreckt sich seither von der Elbe bis an die Pyrenäen. 777 lädt er seine Vasallen zu einer Reichsversammlung nach Paderborn ein. Dort erscheinen auch Männer mit dunkler Haut und in orientalischen Gewändern, darunter Suleiman al-Arabi, der Statthalter von Barcelona und Girona. Ihn begleiten Abgesandte aus Saragossa und Huesca. Die arabischen Statthalter wollen gegen ihren Herrn rebellieren, den Emir von Cordoba, der über große Teile der Iberischen Halbinsel gebietet. Sie bitten Karl um Unterstützung und wollen sich dafür seiner Oberherrschaft fügen. Karls Berater bleiben misstrauisch und warnen ihren König. Er solle erst die Sachsen endgültig besiegen, bevor er eine neue Front eröffnet. Aber der junge König hört nicht auf sie. Gut möglich, dass er sich seines Vorfahren Karl Martell erinnert, der fast ein halbes Jahrhundert zuvor muslimische Truppen in Südfrankreich geschlagen hat. Im Frühjahr 778 bricht der Franke mit seinem Heer in Richtung Spanische Halbinsel auf. Während ein Teil der Armee am Mittelmeer entlang marschiert und in Katalonien einfällt, führt Karl den anderen Teil über die Pyrenäen. Dann betritt er ein für ihn fremdes Land. Er hat sich nicht einmal bemüht, Nachrichten über die Lage in Al-Andalus einzuholen, und das rächt sich. Als sich die beiden Heere vor Saragossa vereinen, um sich mit den aufständischen Statthaltern zu verbrüdern, werden unvermittelt die Stadttore geschlossen. Erst jetzt erfährt Karl, dass das Bündnis um den Rebellen Suleiman al-Arabi zerfallen ist. Einige Lokalfürsten in Nordspanien fürchten den Frankenkönig mehr als ihren Emir. Und dann wird Karl auch noch von einem Aufstand an der fernen Elbe berichtet. Die Sachsen, die er besiegt glaubte, rebellieren. Rasch entscheidet er, den Feldzug abzubrechen. Auf dem Rückzug passiert er im Baskenland das christliche Pamplona, das sich den Franken bereits ergeben hat. Trotzdem erlaubt Karl seinen Soldaten, die Stadt zu plündern. Laut einer Chronik reißen die Männer die Stadtmauern ein, um die Bewohner zu demütigen. Und daraufhin schwören die Basken Rache, weil sie mit ihren Speeren den fränkischen Panzerreitern in offener Feldschlacht unterlegen sind, ziehen sie sich in die Pyrenäen zurück. Dort kennen sie jeden Schleichpfad und lauern nahe Roncesvalles in einem Hinterhalt. Wie viele von Karls Männern auf dem Pass sterben, ist unklar. Aber unter den Toten ist ein enger Vertrauter des Königs, Kommandeur Hurotland, später als Roland bekannt. Der Überfall erschüttert Karls Ansehen als Anführer. Zurück im Reich beginnt er daher einen brutalen Feldzug gegen die Sachsen. Seine Soldaten brennen Dörfer nieder und enthaupten Gefangene. Offenbar will Karl seine Schmach in Spanien vergessen machen. 15 Jahre später zieht sein Heer erneut gen Süden, nachdem muslimische Truppen in das heutige Südfrankreich eingefallen sind. Er nimmt Katalonien ein, siedelt Christen in der Region an und unterwirft auch die Basken. Rolands Lied. Passende Feinde. Dichter verklären das Debakel gegen christliche Basken zum heroischen Kampf gegen Muslime. Von Karin Schneider-Färber. Zum christlichen Glaubensstreiter gegen die Muslime wird Karl der Große erst in der hochmittelalterlichen Literatur. Das kurz vor dem Jahr 1100 entstandene altfranzösische Rolandslied erklärt den Frankenkönig in mehr als 9000 Versen zu einem leidenschaftlichen Streiter Christi, wie es dem Idealbild der Kreuzzugszeit entspricht. Ausgangspunkt ist der gescheiterte Spanienfeldzug des Königs 778. Die Niederlage der fränkischen Nachhut am Pass von Roncesvalles in den Pyrenäen wird in der Dichtung zu einem heroischen Kampf von Christen gegen Muslime verklärt. Dabei rächten sich in Wahrheit christliche Basken für die Plünderung Pamplonas. In der literarischen Umformung ist es der namensgebende junge Recke Roland, ein angeblicher Neffe Karls, der die Stellung gegen die anstürmenden Muslime bis zum letzten Atemzug hält, bevor er mit seinem Signalhorn Olifant den Frankenkönig zurückholt. Dieser vernichtet daraufhin den treulosen muslimischen König Marsilie von Saragossa und stellt sich heldenhaft einem zweiten naheliegenden Heer unter Baligant von Babylonien in den Weg. Die von Karls Biografen Einhard überlieferte Niederlage bei der hochrangige Gefährten Karls, darunter der Markgraf der Bretagne, Hurotland, ums Leben kamen, wird zu einem Sieg umgedeutet. Durch die mittelhochdeutsche Nachdichtung des Pfaffen Konrad um 1170 verbreitet sich der Stoff auch hierzulande. Weitere hoch- und spätmittelalterliche Versdichtungen bauen darauf und machen aus Karl einen heiligen Glaubenskämpfer. Noch größere Popularität erzielt die Schrift Historia Caroli Magni et Rotolandi, die angeblich Erzbischof Turpin von Reims, ein Zeitgenosse Karls, verfasst haben soll. In Wirklichkeit entstand sie erst um 1140. In dieser volkstümlich angereicherten Schrift wird Karl endgültig zum Kreuzritter und Befreier des Jakobusgrabes in Santiago de Compostela. Dieses weit verbreitete Werk prägt das Karlsbild nachhaltig und liefert den Stoff, aus dem Heilige gemacht werden. Als Karl der Große 1165 heilig gesprochen wird, gibt der Stauferkaiser Friedrich Barbarossa eine Karlsvita in Auftrag, in die all diese religiösen Bezüge einfließen. Seither wird Karl in eine enge Beziehung zum Islam und damit auch zum Heiligen Land gesetzt. Das nährte auch die Vorstellung von einer Pilgerfahrt Karls nach Jerusalem, nicht zuletzt deshalb, weil viele Reliquien von dort unter seiner Herrschaft ins Frankenreich kamen. Sachsenkriege 772 bis 804. Ewige Schlacht. Mit blanker Gewalt und drakonischen Strafen kämpft Karl gegen die Sachsen. Mehr als 30 Jahre wird es dauern, bis der fränkische Herrscher seine östlichen Nachbarn besiegt hat. Von Hauke Friedrichs. Die Stunde der Rache bricht an. Hinter ihm liegen eine bittere Niederlage gegen die Sachsen und ein jahrzehntelanger Konflikt mit diesem Stamm. Nun soll endlich eine Phase der Stabilität in der besetzten Provinz beginnen. Karl, König der Franken, Herrscher über Alemannen, Aquitania, Bayern, Burgunder und Langobarden, trifft 782 an der Aller bei Verden eine brutale Entscheidung. Er befiehlt, eine große Menge sächsischer Geiseln und Gefangener zu töten. Für ihn sind die Opfer wortbrüchige Hochverräter, für die es nur eine Strafe geben kann: ein Blutgericht. Sächsische Adelige haben ihm in den vergangenen 11 Jahren immer wieder Treue geschworen. Dennoch musste Karl häufig gegen die Sachsen in den Krieg ziehen. Nun will er ein Zeichen aussenden, dass seine Gegner verstehen, dass die Sachsen einschüchtert. Ein Zeichen, nach dem niemand mehr wagt, seine Macht in Frage zu stellen. Die fränkischen Reichsannalen berichten, dass Karl bei Verden 4.500 Sachsen töten lässt, an nur einem einzigen Tag. Diese Zahl gilt heute als übertrieben. Wie hoch sie tatsächlich ist, gilt als unklar. Forscher gehen aber davon aus, dass tatsächlich viele Sachsen auf Karls Befehl hin an der Aller enthauptet wurden. Dieser erbarmungslose Akt zeigt wohl auch, wie frustriert der fränkische König nach dem fast pausenlosen Krieg gegen die Sachsen war. Für ihn hat der Konflikt bereits 772 begonnen, 10 Jahre vor dem Massaker von Verden. Damals zieht Karl erstmals mit seinem Heer nach Sachsen. Bereits sein Großvater, Karl Martell, und sein Vater Pippin haben gegen diesen Stamm Krieg geführt. Die Sachsen waren ein wildes Volk, das Götzen anbetet und dem Christentum feindlich gesinnt war, schreibt der fränkische Chronist Einhard. Auch empfanden sie es nicht als ehelos, alle göttlichen und menschlichen Gesetze zu verletzen und zu übertreten. Ihr Siedlungsgebiet zieht sich vom Rhein im Westen bis zur Elbe im Osten, von der Eider im Norden bis zu den Mittelgebirgen. Nun will Karl seine kriegerischen Nachbarn unterwerfen. Bald nach dem Tod seines Bruders Karlmann im Dezember 771 und der Übernahme des ganzen Frankenreichs befiehlt er den Angriff. Die Franken können mehrere Heere gleichzeitig unterhalten. Sie sind besser bewaffnet als die Sachsen, vor allem ihre Panzerreiter verbreiten Schrecken. Die fränkischen Krieger kämpfen immer in den gleichen Verbänden, die gut organisiert und ausgebildet sind. Die Sachsen hingegen ziehen ihre Kämpfer nur bei Bedarf zusammen. Sie weichen offenen Feldschlachten meist aus, greifen gern aus dem Hinterhalt an und ziehen sich rasch zurück. Das Gelände kennen sie genau. Mit ihrer Guerillataktik sind sie ein unangenehmer Feind. Mit seinen Truppen rückt Karl gegen die Eresburg an der Diemel vor. Sie ist dem Kriegsgott Eor geweiht, das rettet sie aber nicht. Die Franken erobern die Eresburg. Sie zerstören dort oder in der Nähe auch ein bedeutendes Heiligtum. Die Irminsul, einen mächtigen Baumstamm in einem Hain. Dort erbeutet Karl einen ungewöhnlich großen Schatz. Dann rückt er gegen die Weser vor und zwingt die Sachsen, ihm 12 Geiseln zu stellen. Mit dem Heereszug 772 hat er einen Konflikt gegen die Sachsen eröffnet, der 32 Jahre andauern soll. Karls Biograf Einhard beschreibt ihn als den langwierigsten, grausamsten und anstrengendsten Krieg, den die Franken je geführt hätten. Totschlag, Raub und Brandstiftung hätten auf beiden Seiten der Grenze kein Ende genommen. Denn auch die Sachsen greifen an. Bereits 773 gehen sächsische Verbände gegen die Bürerburg in Hessen vor. Sie versuchen zudem, die Peterskirche in Fritzlar zu zerstören. Die Sachsen nutzen aus, dass Karl nach Italien gezogen ist, um die Langobarden zu unterwerfen. Im Winter 774-75 beschließt Karl den Reichsannalen zufolge, den ungläubigen und vertragsbrüchigen Stamm der Sachsen mit Krieg zu überziehen und ihn so lange fortzusetzen, bis die Sachsen entweder besiegt, der christlichen Religion sich unterwerfen oder aber ausgerottet würden. Im Frühling 775 führt Karl sein Heer persönlich gegen die Sachsen. Er lässt die Eresburg wieder aufbauen und schlägt an der Weser ein gegnerisches Heer. Einige sächsische Anführer schwören ihm Treue. Um dauerhaft Ruhe in der Region zu haben, errichtet der Monarch im Jahr darauf mitten im eroberten Gebiet die Urbs Caroli, die Karlsburg. Davon fühlen sich einige sächsische Anführer wohl provoziert. Kaum dass Karl 776 wieder nach Italien gezogen ist, bricht erneut ein Aufstand gegen die Franken los. Abermals wird die Eresburg zerstört. Nachdem die Franken jedoch ihre Stärke gezeigt haben, schwören einzelne sächsische Anführer erneut Karl ihre Treue. Die Reichsannalen berichten zudem, dass eine große Zahl von Sachsen getauft worden sind. Im sechsten Jahr des Krieges gegen die Sachsen, 777, hält der König einen Reichstag in seiner Karlsburg ab. Erneut erscheinen sächsische Fürsten, um ihm zu huldigen. Karl betrachtet die Sachsen jetzt als unterworfen, aber da irrt er. Ein neuer, einflussreicher Gegner tritt auf den Plan. Er heißt Widukind, stammt aus Westfalen und führt einige sächsische Gruppen an. Nachdem der Frankenkönig abgezogen ist und viele hundert Kilometer entfernt in den Pyrenäen gegen Mauren kämpft, erheben sich in Sachsen erneut seine Gegner, wohl angestiftet von Widukind. Bis nach Köln-Deutz dringen die Angreifer vor, plündern und morden. Und auch gegen ein Symbol der fränkischen Herrschaft gehen die Aufständischen vor. Sie zerstören die Karlsburg. Eine sächsische Gruppe wird schließlich von den Franken gestellt und geschlagen, andere entkommen. Im Jahr darauf überschreitet Karl abermals den Rhein an der Lippemündung, unterwirft Westfalen, ohne eine Schlacht geschlagen zu haben. Die Karlsburg baut er unter neuem Namen wieder auf. An dem Ort entsteht Paderborn. Zur Burganlage gehören ein Palast mit einer 31 Meter langen Halle und die Salvatorkirche, die dem Erlöser geweiht ist. In der Pfalz zeigen die Franken nun Präsenz. 780 stößt Karl bis zur Elbe vor. Auf ernstzunehmenden Widerstand trifft er nicht. Viele Sachsen lassen sich taufen, wohl unter Zwang. Zwei Jahre später beruft Karl erneut einen Reichstag nach Sachsen ein. Die Edlen des Frankenreichs treffen sich in Lips-Springe. Auch viele Sachsen erscheinen. Widukind aber bleibt fern. Abermals ist er in den Norden geflohen. Seine Rückkehr 782 ist das Zeichen zum Aufruhr. Am Süntel im Weserbergland greifen Sachsen ein Heer der Franken an, das eigentlich gegen sorbische Plünderer vorgehen soll. Die königlichen Truppen werden geschlagen. Der Kämmerer und der Marschall des Königs sterben. Dazu vier Gefangene und viele weitere Würdenträger, auch bleiben hunderte Krieger auf dem Schlachtfeld zurück. Nun wendet sich Karl persönlich gegen die Saxones. Mit einer Strafexpedition an die Aller versucht er, sie zur Ruhe zu bringen. Dort, wo der Fluss in die Weser mündet, beruft er eine Versammlung ein. Die Sachsen übergeben ihm Anhänger Widukinds. Unter dem sächsischen Adel hat Widukind nur wenige Freunde. Die Mächtigen fürchten, dass dieser nach der Krone strebt. Karl lässt die Gefangenen hinrichten, die ihm übergeben werden. Der Konflikt endet damit nicht. Widukind selbst entkommt. Nahe Detmold schlägt Karl eine Schlacht gegen die Sachsen, die für ihn schlecht ausgeht. Beim genauen Ablauf widersprechen sich die Quellen. Sicher ist, dass der König sich nach Paderborn zurückzieht und dort auf Verstärkung warten muss. An der Hase, einem Nebenfluss der Ems, treffen dann im Spätsommer 783 Karl und Widukind aufeinander. Die Feldschlacht soll 3 Tage lang gedauert haben. Die Franken triumphieren, töten viele Gegner. Widukind flieht und sucht bei den Dänen Schutz. Selbst mit seinem gnadenlosen Vorgehen gegen die Sachsen gelingt es dem König jedoch nicht, den Konflikt zu beenden. 784 kämpft ein Heer unter Karls Sohn, der ebenfalls Karl heißt, an der Lippe. Der König rückt gleichzeitig auf das nördliche Harzvorland vor. Zum Jahresende fasst Karl einen gewagten Plan. Er führt einen Winterkrieg. Die Truppe bei Schnee und Eis zusammenzuhalten ist nicht einfach. Die Pferde brauchen Futter, die Männer müssen versorgt werden. Eine logistische Herausforderung, wenn Flüsse zufrieren und Straßen unpassierbar werden. Karl trotzt dem Frost und zeigt den Sachsen, dass nicht einmal die Kälte ihn stoppen kann. Er demonstriert Stärke, zieht zur Weser, von dort weiter zur Eresburg. In der Festung bleibt er bis Ostern 785. In diesem Jahr, vielleicht aber auch früher, erlässt Karl ein drakonisches Gesetz für das besetzte Sachsen. Die Capitulatio de Partibus Saxoniae schreibt die Todesstrafe für viele Vergehen fest. Wer Gott leugnet, verächtliche Äußerungen gegenüber Priestern macht, Kircheneigentum stiehlt, Fleisch in der Fastenzeit isst oder Verrat gegen den König begeht, soll sein Leben verlieren. Allerdings kann jeder, der seine Untat an den Priester beichtet, begnadigt werden. Das Gesetz soll wohl nicht die Sachsen, sondern ihr Heidentum vernichten. Nach einem weiteren Reichstag in Paderborn verhandelt Karl mit Widukind. Der unterwirft sich, lässt sich in Attigny in den Ardennen taufen. Karl tritt dabei als sein Pate auf. Papst Hadrian I. lässt in Rom ein Dankesfest feiern. Für die ganze Christenheit. Widukinds Name verschwindet danach aus den Chroniken. Er greift anscheinend nicht mehr zu den Waffen. Stattdessen taucht ein Mönch dieses Namens im Kloster auf der Insel Reichenau auf. Ob es sich dabei um den ehemaligen Gegner Karls handelt, ist ungewiss. Fest steht, dass sächsische Krieger nun an der Seite der Franken gegen aufständische Bayern und gegen Slawen kämpfen. Aber weiterhin kommt es zu Aufständen. So 792, während Karl gegen die Awaren vorgeht. Daraufhin verwüstet ein fränkisches Heer das Gebiet nördlich der Elbe. Außerdem deportieren die Franken vermutlich tausende Sachsen nach Westen, um den Widerstand zu brechen. Dennoch muss Karl noch häufiger Strafexpeditionen nach Sachsen befehlen. Er setzt nun auf Zuckerbrot und Peitsche. Mit der Lex Saxonum mildert er 802 seine scharfen Gesetze gegen die Sachsen ab. Nun steht nicht mehr die Todesstrafe auf Delikte gegen Krone und Kirche. Auch in den nächsten beiden Jahren setzen die Franken ihre Kriegszüge fort. 804 beruft der Kaiser einen Reichstag in Lippspringe ein, und jetzt beugen die edlen Sachsens sich endgültig seiner Herrschaft. Ende 804 endet der Krieg zwischen Sachsen und Franken. Karl der Große kann im Osten seines Reiches noch 10 Jahre Frieden genießen, dann stirbt er nach mehr als 4 Jahrzehnten auf dem Thron. Den Großteil der Zeit hat er gegen die Sachsen gekämpft. Bayern 788. Feindlicher Vetter. Tassilo III. Ist der letzte Fürst im Frankenreich, der große Freiheiten besitzt und damit dem Machtanspruch seines fränkischen Verwandten entgegensteht. Von Michael Feldhoff. Hat Tassilo III. Seinen Eid gegenüber König Karl gebrochen und mit den awarischen Heiden paktiert? Den heutigen Bayern ist so etwas gleichgültig. Sie begehen ungerührt an jedem 11. Dezember den Todestag ihres einstigen Herrschers mit einer kirchlichen Messe. An jenem Dezembertag des Jahres 796 soll Herzog Tassilo III. Verstorben sein. Tassilo wird um 741 geboren. Er stammt aus dem fränkischen Geschlecht der Agilofinger, das seit Mitte des 6. Jahrhunderts die bayerischen Herzöge stellt. Bereits 749 ernennt ihn Pippin, sein Onkel mütterlicherseits und der Vater Karls des Großen, zum Herzog. Tassilo stiftet Klöster, baut Kirchen und pflegt ein gutes Verhältnis zum Papst. Er weitet seine Macht bis nach Oberösterreich und Kärnten aus und beherrscht die Alpenpässe bis hinter den Brenner. Karl jedoch misstraut seinem Vetter, der nicht an seinen Feldzügen teilnehmen will und auch noch mit der Tochter des verfeindeten Langobardenkönigs Desiderius verheiratet ist. Als König Karl 774 das Langobardenreich erobert, verliert Tassilo seinen wichtigsten Bündnispartner. Jahre später, 781, treffen sich die beiden Vettern zu Verhandlungen in Worms. Weil diese ergebnislos bleiben, marschieren 3 fränkische Heeresgruppen in Bayern ein. Tassilo muss sich auf dem Lechfeld bei Augsburg unterwerfen und wird zum Lehensmann degradiert. Karl hat sich Bayern einverleibt. Doch der Frankenkönig will seinen Vetter ganz entmachten und beordert ihn 788 nach Ingelheim am Rhein. Vor Gericht wird Tassilo der Treulosigkeit angeklagt. Er soll auch verbotene Beziehungen zu den Awaren unterhalten und Fahnenflucht begangen haben. Zwar lässt sich nichts belegen, aber Tassilo wird zum Tode verurteilt. Karl inszeniert sich als gnädiger König und wandelt das Urteil in lebenslange Klosterhaft um. Tassilos Spuren verlieren sich danach. Seine letzten Jahre verbringt er möglicherweise als Mönch im hessischen Kloster Lorsch. Awaren 796. Der Kampf gegen das Reitervolk. Einst waren die Awaren geschickte Krieger, die einen sagenhaften Schatz anhäuften. Doch zur Zeit Karls lebten viele von ihnen als Bauern. Ihr Reich ist eine verlockende Beute. Von Michael Feldhoff. Karls Biograf Einhard bezeichnet die Feldzüge gegen die Awaren als größten Sieg neben den Sachsenkriegen. Gleichwohl ist über die Reiternomaden wenig bekannt. Sie stammen mutmaßlich von Hunnen ab, sind aber weniger ein Volk als eine Oberschicht, in die auch Menschen anderer Völker aufgenommen wurden. Sie selbst haben keine eigenen Chroniken angefertigt. Nur aus historischen Funden und den Quellen ihrer Feinde lässt sich ihr Aufstieg und Untergang rekonstruieren. Mitte des 6. Jahrhunderts dringen die Awaren aus der asiatischen Steppe nach Europa vor und nehmen rasch das Karpatenbecken und Pannonien ein, das heutige Ungarn. Militärisch sind sie ihren Feinden weit überlegen. Die Reiter schießen ihre Pfeile im Galopp ab. Wie ihre Pferde tragen sie dabei schwere Panzer. Sicheren Halt finden die Krieger in eisernen Steigbügeln, die in Europa noch unbekannt sind. Von Pannonien aus dringen die Reiternomaden bis nach Konstantinopel vor. Um von einer Einnahme verschont zu bleiben, zahlt das Byzantinische Reich gewaltige Tribute. Teilweise müssen die Byzantiner jährlich 200.000 Solidi abliefern, Goldmünzen mit einem Stückgewicht von 4,5 Gramm. Zu sesshaften Bauern werden die Reiterkrieger erst, nachdem ihre Belagerung von Konstantinopel im Jahr 626 gescheitert ist. Fortan umfasst ihr Herrschaftsgebiet große Teile des heutigen Ungarns, Österreichs, der Slowakei, Sloweniens, aber auch Rumäniens, Moldawiens und der Ukraine. Die Kriegskunst der Awaren wird nur noch von einer kleinen Elite gepflegt. Als interner Streit die Awaren schwächt, sieht Frankenkönig Karl seine Chance zum Angriff. Seit er 788 die Macht über Bayern zurückgewonnen hat, grenzt sein Territorium an das der Awaren. Jetzt will er sein Reich nach Südosten ausdehnen und ihren sagenhaften Schatz erbeuten. Er liegt gut behütet im Ring, dem festen Lager des Feindes. In den nächsten Monaten attackieren sich fränkische und awarische Truppen. Letztere dringen auf bayerisches Territorium und einmal bis nach Friaul im Nordosten Italiens vor. Karls Truppen siegen mehrfach. Es sind keine entscheidenden Schlachten, aber der Frankenkönig zieht danach die Grenzen im niederösterreichischen Donauraum einseitig zu seinen Gunsten. 790 verhandeln Awaren und Franken in Worms vergeblich über den genauen Grenzverlauf. Karl beschließt daraufhin, mit aller Wucht anzugreifen. Mit einem riesigen Invasionsheer aus Franken, Sachsen, Friesen und Bayern dringt er auf feindliches Terrain vor. Über die Donau wird sein Heer von Schiffen mit Proviant versorgt. Auf ihrem Vormarsch stoßen die Franken nur auf wenig Widerstand. Die Awaren weichen einer offenen Feldschlacht aus und ziehen sich auf ihre Festungen ins Landesinnere zurück. Karl wagt es nicht, die Festungen zu stürmen. Schließlich zieht er mit tausenden Soldaten und vielen Schiffen ab. Nur rund 150 Awaren nimmt er gefangen, was die fränkische Staatspropaganda jedoch trotzdem als Triumph feiert. Der erste große angelegte fränkische Angriff endet damit als Fehlschlag. Allerdings sind die feindlichen Awaren fortan in sich zersplittert. Statt sich auf eine Führung und Strategie zu verständigen, herrschen Zwietracht und interne Fehden. Zwei Jahre später, 793, versucht es Karl mit einer anderen Strategie. Er beordert 5000 Männer nach Mittelfranken, um einen Kanal auszuheben, der das Flusssystem des Rheins und die Donau miteinander verbinden soll. Das würde den Nachschub sehr erleichtern, aber starker Regen und Schlamm machen die Arbeit zunichte. Das Projekt soll erst 1200 Jahre später Realität werden. Als der Frankenkönig 795 erneut gegen die Awaren ins Feld zieht, stehen die Sterne günstig. Der Feind ist durch Kämpfe im Inneren stark geschwächt. Der Tudun, der oberste Stammesfürst der Awaren, reist an die Elbe, unterwirft sich Karl und lässt sich taufen. Dadurch genügt 796 ein kleines fränkisches Heer, um das einst so mächtige Awarenreich zu besiegen und den sagenhaften Goldschatz zu rauben. Angeblich raffen die Franken so viel Gold zusammen, dass der Schatz auf 15 vierspännigen Ochsenwagen abtransportiert werden muss. Mutmaßliche Teile werden 1799 im heutigen Rumänien entdeckt. 23 Goldgefäße, die insgesamt fast 10 Kilogramm wiegen. Die Awaren wagen zwischen 799 und 803 noch verzweifelte Aufstände gegen die fränkische Oberherrschaft, doch ihr Reich ist längst zerfallen. Zum letzten Mal werden sie 822 in den Chroniken erwähnt. Nach dem Sieg über die Awaren stehen die Grenzen des Frankenreiches fest. Der riesige Goldschatz macht den Herrscher vermögend. Damit kann Karl seine Gefolgsleute an sich binden. Vieles wird eingeschmolzen und ist so für die Kunstwelt verloren. Ein großer Teil des Schatzes geht zudem an die Kirche und den Papst. 4 Jahre nach dem Sieg von 796 krönt Papst Leo III. Den Frankenkönig in Rom zum Kaiser. 2. Kapitel: Karl der Herrscher. Um die Wende zum 9. Jahrhundert hat er sein Reich geformt. Nun macht sich der Franke an die Reform seines Staates, müht sich um Bildung und Recht, buhlt um die Gunst des Orients und steigt zum Kaiser auf, ehe er Aachen zu einem prachtvollen zweiten Rom ausbaut. Der Reisekönig. Von Pfalz zu Pfalz. Im frühen Mittelalter gibt es keine feste Hauptstadt. Um sein Reich zu regieren, zieht Karl mit seinem Gefolge ständig umher. Wichtige Stützpunkte sind dabei die Königspfalzen. Von Mareike Pohl. Karl muss packen, schon wieder. Karl der Große, von Gottes Gnaden König der Franken und Langobarden, lebt quasi aus dem Koffer. Eine feste Hauptstadt gibt es nicht. Ständig zieht der Herrscher mit seinem Hof umher, nicht nur, weil er Krieg gegen äußere Feinde führt. Auch im Inneren muss er Widerstände überwinden, um seine Herrschaft durchzusetzen. Auf lokaler Ebene sollen die Grafen die königlichen Befehle umsetzen, aber wer kontrolliert, ob die nicht ihre eigenen Interessen verfolgen? Moderne staatliche Strukturen fehlen. Eine Polizei gibt es nicht, auch kein stehendes Heer und keine unabhängigen Gerichte. Den Vorsitz vor Gericht führen die Grafen, die oft aus mächtigen Adelsfamilien stammen. Ohne Konsens mit Adel und Klerus kann ein mittelalterlicher Herrscher nicht regieren. Karl ist auf die Hilfe seiner Großen angewiesen. Er muss schmeicheln und überzeugen, Geschenke und Privilegien verteilen. Er muss sein Prestige als gesalbter König einsetzen und seine Macht öffentlich demonstrieren. Er muss netzwerken. Das kann er nur direkt vor Ort. Daneben hat das Nomadendasein des Hofes noch einen praktischen Grund. Es ist schwierig, eine größere Anzahl von Leuten über einen längeren Zeitraum mit Lebensmitteln zu versorgen. Der Franke ist also auf einer Art Dauerdienstreise. Historiker rekonstruierten seine Reiseroute, das sogenannte Itinerar, anhand der Urkunden, da diese immer Ort und Datum angeben. Etwa 40.000 Kilometer legt Karl im Lauf seines Lebens zurück. So viel wie einmal um die Welt. Sein Aktionsradius reicht von den Pyrenäen und dem südlich von Rom gelegenen Benevent bis an die Nordsee und im Osten bis kurz vor das heutige Budapest. Manche Orte besucht er nur ein einziges Mal, andere häufig. Absoluter Spitzenreiter ist Aachen mit 27 Aufenthalten. Karl liebt auch die Pfalz in Worms, die allerdings 791 durch einen Brand zerstört wird. Zudem weilt er gern in Herstal, Diedenhofen, Paderborn, Nimwegen und Ingelheim. Insgesamt gibt es im Frankenreich über 100 Pfalzen, also Stützpunkte für den reisenden König. Im Schnitt legt der Hof an einem Tag 30 Kilometer zurück. Für die Strecke von Regensburg nach Aachen, etwa 574 Kilometer, braucht Karl gut 19 Tagesreisen. Viele Pfalzen liegen verkehrsgünstig in der Nähe von Flüssen oder alten Römerstraßen. Trotzdem sind die Pfalzen zu weit voneinander entfernt, um die jeweils nächste in nur einem Tag zu erreichen. Wo also macht Karl unterwegs Station? Er nächtigt in Abteien und Bischofssitzen, in Häusern der örtlichen Grafen oder auf königlichen Gutshöfen. Manchmal schläft er auch einfach in einem Zelt. Karl reist nicht allein, sondern mit Mitgliedern seiner Familie und einer bewaffneten Eskorte. Begleitet wird er zudem von der sogenannten Hofkapelle, einer Gruppe von Geistlichen, die ihn beraten und die königlichen Urkunden ausstellen. Chef der Schreibstube ist der Kanzler, dem wiederum Schreiber, Notare und Assistenzen unterstehen. Hinzu kommen zahlreiche Bedienstete, darunter 4 Jäger und ein Falkner, Hundeführer und Pirschgänger, alles in allem wohl ein paar hundert Personen. So viele Leute spontan unterzubringen ist unmöglich, das weiß auch der König. Er verfügt daher, dass seine Ankunft rechtzeitig angekündigt werden muss. Der Quartiermeister übernimmt die Reiseplanung und reitet voraus, um alles Nötige zu organisieren. Ihm zur Seite stehen die Inhaber der Hofämter. Der Marschall kümmert sich um die Pferde. Gibt es genug Futter, Wasser und Weideland? Ist in den Ställen ausreichend Platz? Der Seneschall führt als Personalchef die Oberaufsicht über die Dienerschaft. Der Mundschenk sorgt für die Getränke. Der Kämmerer verwaltet das Vermögen. Gemeinsam mit der Königin ist er für den Haushalt und den Schmuck des Königs zuständig, wie der Chronist Hincmar von Reims im 9. Jahrhundert berichtet. Der König solle sich frei von jeder Sorge um Hauf und Hof, so Hincmar, ganz auf die Lenkung und Bewahrung des Reiches konzentrieren können. In der Regel ist an die Pfalz ein Königsgut, Villa, angegliedert, ein größerer Gutshof, der die Vorräte liefert. Da hat Karl genaue Vorstellungen. Er braucht mindestens ein Betttuch, ein Tischtuch und ein Handtuch. Den Wein will er bitteschön nur aus Fässern und nicht aus Schläuchen kredenzt bekommen. Auf den Tisch kommen Gemüse und Fisch, Käse, Butter, Honig, Senf, Essig, Hirse, getrocknetes und frisches Küchengewürz, Rettich und Steckrüben. Die Verwalter sollen einen möglichst großen Bestand an Kühen, Schweinen, Schafen, Ziegen und Böcken halten. Fehlen darf dieses Vieh niemals, verfügt Karl in der eigens erlassenen Landgüterverordnung Capitulare de Villis. Die Leute müssen unbrauchbares, aber nicht krankes Vieh für die Hunde bereithalten. Karl will täglich Feuerholz, Wachs, Seife und andere Kleinigkeiten geliefert haben. Handwerker sollen stets verfügbar sein, Schmiede und Schuster, Fischer und Falkner, Brauer und Bäcker, Seifensieder, Netzmacher und sonstige Dienstleute, die aufzuzählen zu lang ist. Auf seinem Weg durch das Reich nutzt Karl Pfalzen seiner Vorgänger oder gründet neue, beispielsweise in Ingelheim, Nimwegen und Paderborn. Zur Grundausstattung einer Pfalz gehört ein großer Versammlungssaal, die Aula Regia. Daneben gibt es Wohn- und Wirtschaftsgebäude, Vorratskammern und Ställe. Auch eine Kapelle darf nicht fehlen, denn Karl besucht regelmäßig die Messe. Die meisten Pfalzen verfügen über eine reiche Ausstattung. Kostbare Wandgemälde, farbenfrohe Gobelins und feinstes Tafelgeschirr machen dem Herrscher und seiner Familie den Aufenthalt so angenehm wie möglich. Kein Wunder, dass er hier die Winter verbringt und hohe kirchliche Feste wie Weihnachten oder Ostern feiert. Ausgedehnte Wälder dienen dem königlichen Jagdvergnügen und bereichern die Tafel der hohen Herren mit Wild. Idealerweise bietet das Umland genug Platz, um hölzerne Bauten oder Zelte zu errichten, um bei Bedarf all die Menschen unterzubringen, die sich zeitweilig in Karls Nähe aufhalten. Um die Pfalzen herum entwickeln sich oft Märkte, Städte oder religiöse Zentren. Zum Teil sind die Pfalzen auch befestigt. Wie nötig das ist, zeigt das Beispiel Paderborn. Zweimal wird die Pfalz durch Aufständische zerstört. In der Pfalz angekommen, erwartet Karl ein buntes Potpourri an Aufgaben. Er empfängt Gesandte fremder Mächte. Mit Vertretern des Klerus berät er sich in Kirchenfragen. Er liest Bittschriften, hört sich Klagen an, schlichtet Streit und spricht Recht. Er verschenkt Landbesitz, bestätigt Privilegien oder gewährt Klöstern die freie Abtwahl. Er verhandelt über Kornpreise oder bringt eine Münzreform auf den Weg. In Franconofurt, dem späteren Frankfurt am Main, hält Karl 794 eine Synode ab und in Paderborn empfängt er 5 Jahre darauf sogar den Papst. In Ingelheim wird 788 der bayerische Herzog Tassilo wegen Hochverrats verurteilt. 1 bis 2 Mal pro Jahr treffen sich die mächtigsten Magnaten auf Reichsversammlungen, die oft im Freien stattfinden. Die Beschlüsse des Königs werden verschriftlicht und öffentlich verlesen. Nicht zuletzt dient die Pfalz auch als Nachrichtenbörse, wo der König Boten und Briefe aus allen Teilen des Reichs empfängt. Ob Karl das Umherziehen irgendwann genervt hat? Tatsache ist, dass er gegen Ende seines Lebens deutlich weniger unterwegs ist. Den Winter verbringt er meist in Aachen, das er prächtig ausbauen lässt. Das Reich ist mittlerweile so groß, dass ein einzelner Mann es nicht mehr ständig bereisen kann. Und Karl ist nicht mehr der Jüngste. Wichtige Regierungsaufgaben überträgt er an seine Söhne. Seine Königsboten reisen durch die Lande und schauen den Grafen auf die Finger. Seinen königlichen Besitz hat Karl minutiös inventarisiert und die Verwaltung so straff organisiert, wie es in der damaligen Zeit möglich war. Jetzt hat er sich ein bisschen Erholung in Aachens heißen Quellen verdient. Eheleben. Die Frauen neben dem Kaiser. 18 Kinder, 5 Ehefrauen, diverse Geliebte. Karls Sinnenfreude war legendär. Kein Wunder, dass heutzutage halb Europa stolz darauf sein kann, seine Gene in sich zu tragen. Von Isabella Huber. Dass ein Nachfahre Karls des Großen der neue Parteivorsitzende der CDU sein würde, stand schon lange vor der Wahl Anfang des Jahres fest. Nicht nur die Familie von Armin Laschet sieht sich als direkte Nachkommenschaft des Kaisers, wie dessen neue Biografie Der Machtmenschliche betont. Auch Laschets Konkurrenten Norbert Röttgen und Friedrich Merz dürften von Karl abstammen. Davon jedenfalls ist der Historiker Luppold von Leesten überzeugt, der das Standardwerk Die Nachkommen Karls des Großen mit herausbrachte. Es sei nämlich viel einfacher, mit dem großen Karl verwandt zu sein, als keinerlei Überschneidungen mit dessen Genom zu haben, wenn die eigenen Vorfahren in Europa lebten. Nur beweisen lässt es sich eben nicht immer. Karls Erbgut hat sich breit gestreut, kein Wunder bei so vielen Kindern und Kindeskindern, 18 allein in der ersten Generation. Mit knapp 20 Jahren heiratet Karl zum ersten Mal. Himiltrud heißt seine Jugendliebe, eine vornehme Fränkin, die mal besser genauer in den Ehevertrag geblickt hätte. Es ist eine Liebesheirat, eine Friedelehe, bei der es nicht um dynastische Interessen geht, weshalb sie später, als es um dynastische Interessen geht, ganz fix wieder gelöst wird. Aber zunächst gebärt Himiltrud einen Sohn, den Karl nach seinem Vater Pippin nennt und der später den unschönen Beinamen der Bucklige erhält. Zeitgleich mit Karl bekommt auch dessen kleiner Bruder Karlmann Nachwuchs und auch dieser tauft seinen Sohn Pippin. Der Name ist Programm, hat doch Vater Pippin das Reich unter den beiden seit ihrer Kindheit zerstrittenen Brüdern aufgeteilt. Karlmann hat sich geschickter verheiratet. Gerberga heißt die Auserwählte, sie ist eine Tochter des Langobardenkönigs Desiderius, eines wichtigen Verbündeten. Karls Mutter, Betrada, will den Fehler ihres Lieblingssohnes ausmerzen. Liebesheirat ist für sie Schnickschnack. Sie reist nach Pavia und verhandelt für Karl. Auch er soll eine Langobardenprinzessin heiraten, die Schwester von Gerberga. Diese wird aber nie mehr sein als eine Randnotiz in Karls Leben. weshalb wir nicht einmal sicher wissen, wie sie heißt. Vermutlich nicht Desiderata, nach ihrem Vater Desiderius, auch wenn sie unter diesem Namen in den Geschichtsbüchern geführt wird. Karl kann seine zweite Ehefrau nicht leiden, er findet sie hässlich, spröde und plump. Als Karlmann stirbt und die Verbindung zu den Langobarden überflüssig wird, schickt Karl seine ungeliebte Ehefrau, Kinder gibt es keine, samt Mitgift und Gefolge zurück zu ihrem Vater. Weitere Einmischungen in sein Liebes- und Eheleben seitens seiner Mutter verbittet er sich für die Zukunft. Ein paar Monate später heiratet der 24-jährige Karl die 12- bis 14-jährige Hildegard, was seinerzeit nicht unter Missbrauch fällt, sondern normal ist. Hildegards Eltern sind alemannische Grafen und haben in Karlmanns Reichsteil, den sich Karl Flux unter den Nagel gerissen hat, einigen Einfluss. Die Ehe ist also politisch motiviert, vor allem aber ausgesprochen glücklich. Karl liebt Hildegard und Hildegard liebt Karl. Sie begleitet ihn auf seinen zahllosen Reisen durch sein sich ständig vergrößerndes Reich, ist permanent schwanger, schenkt ihm 9 Kinder in 12 Jahren Ehe, einmal Zwillinge, und stirbt vermutlich genau wegen dieser Geburtenhäufigkeit mit 25 Jahren im Kindbett. 783 ist das. Karl ist jetzt Mitte 30. Ein leeres Bett und niemand, der sich um die Kinder und die Verpflichtungen am Hof kümmert? Nein. Wenige Monate nach Hildegards Begräbnis heiratet er erneut. Seine Wahl fällt auf Fastrada, die Tochter des Frankenkönigs Radulf, eine schöne und clevere junge Frau, die aber, oder vielleicht deshalb, bei ihren Zeitgenossen nicht gut ankommt. Besonders der Karl-Biograf Einhard lässt kein gutes Haar an ihr, obwohl er sie persönlich nicht kennt, weil er erst nach ihrem Tod an Karls Hof kommt. Fastrada schenkt Karl die 2 Töchter Theodrada und Hildtrud, weigert sich aber, wie Hildegard, kreuz und quer durch Europa zu reisen. Sie schlägt ihr Lager in Karls Lieblingsstadt Aachen auf, wo der König wegen der heißen Quellen so gerne weilt. Dort hält sie Hof und vertritt den Monarchen, während der in Sachen Krieg und Landvermehrung unterwegs ist. 11 Jahre sind Karl und die kränkliche Fastrada verheiratet, ihren Tod betrauert der inzwischen 47-Jährige aufrichtig. Ob er danach noch einmal geheiratet hat? Karls Liebesleben jedenfalls wird unübersichtlich. Einiges spricht dafür, dass er die Alemannin Luitgard ehelichte, mit der er keine Nachkommen hatte und die er, wie seine anderen Ehefrauen, überlebte, während er mit wechselnden Geliebten 5 weitere Kinder in die Welt setzte. Karls Sinnenfreude war legendär und umstritten im katholischen Frankenreich. Bald nach seinem Tod wurde am Bodensee die Jenseitsvision eines Mönchs aufgezeichnet, der gesehen haben will, wie dem großen Kaiser in der Hölle die Geschlechtsteile von einem wilden Tier zernagt werden. Karls Qualitäten als Vater sind unbestritten. Er war seinen 18 Kindern herzlich zugetan und sorgte für ihre umfassende Bildung. Zunächst wurden sie in den Wissenschaften unterrichtet. Die Jungen lernten Reiten, Jagen und den Umgang mit der Waffe, während die Mädchen Fertigkeiten im Weben und Spinnen erwerben sollten. Ob Karl seinen Töchtern das Heiraten verbot, damit er sie im Alter um sich hatte? Oder hatte er keine Lust auf Machtspielchen mit eventuellen Schwiegersöhnen? Wir wissen es nicht. Liebeleien gestand er seinen Töchtern jedenfalls zu. So hatten nicht nur seine Söhne, sondern auch die unverheirateten Töchter Nachkommen und verteilten Karls Gene in Europa. Weshalb wir uns heute alle mit einigem Recht als mehr oder weniger legitime Nachfahren des großen Kaisers fühlen dürfen. Alcuin von York. Ein Mönch als Macher. Der englische Gelehrte Alcuin ist die Schlüsselfigur von Karls Bildungsoffensive. Auf ihn geht zurück, was wir die karolingische Renaissance nennen. Von Rüdiger Sturm. Weiß Alcuin von York, was er da tut? Jahrelang hat der Abt des Stifts Saint-Martin de Tours Karl den Großen beraten, und nun, im Jahr 800, braucht der Frankenkönig eine besondere Empfehlung. Soll er wieder gegen die heidnischen Sachsen ziehen oder lieber in Rom Ordnung stiften? Papst Leo III. Ist dort im Bedrängnis, wird von seinen Gegnern des Meineids, Ehebruchs und anderer schlimmer Vergehen bezichtigt. Alcuins Urteil ist klar. Auf keine Weise ist die Rettung des Haupts zu unterlassen. Gemeint ist Rom. Karl zieht nun dorthin, leitet ein Tribunal, woraufhin der Papst einen Reinigungseid leistet. 2 Tage später nach der Weihnachtsmesse krönt Leo III. Den Franken zum Kaiser. Es ist die Gründungsstunde des Heiligen Römischen Reichs. Auch wenn Karl laut seinem Biografen Einhard vom päpstlichen Manöver überrascht sein soll, Alcuin von York ist es offenbar nicht. Pünktlich zur Krönung lässt er dem frisch gebackenen Kaiser eine prächtige Bibelausgabe überreichen, die die Mönche seines Klosters gerade fertiggestellt haben. Dieser Akt ist symbolträchtiger Höhepunkt einer langen Beziehung, die die europäische Kulturgeschichte bis zum heutigen Tag prägen wird. Begonnen hat sie 19 Jahre zuvor. Alcuin, der Sohn einer hochstehenden Familie aus York, hat da schon eine illustre Karriere hinter sich. 767 übernimmt der Angelsachse die Leitung der Domschule von York, einer der bedeutendsten Lehrstätten Europas, an der er selbst ausgebildet wurde. In der reich ausgestatteten Bibliothek studierte Alcuin einst die Werke großer römischer Autoren von Vergil bis Cicero. Im Jahr 781 unternimmt er eine Reise nach Rom, um für den neuen Yorker Erzbischof Eanbald eine besondere Stola zu holen, die dessen geistliche Würde markiert. Auf der Rückreise begegnet Alcuin in Parma einem anderen Romfahrer, Karl. Beide kennen sich von einem früheren Besuch Alcuins in Frankreich, doch diesmal hat der Herrscher ein konkretes Ansinnen. Offenbar spontan, das Aufeinandertreffen ist zufällig, schlägt er dem gelehrten Angelsachsen vor, an der Hofschule in Aachen zu lehren, an der unter anderem der König selbst und seine Kinder eine Ausbildung erhielten. Karl hat große Ziele. Sein Reich braucht eine geistige Klammer. Doch noch nicht einmal für die Ausübung des Glaubens existieren einheitliche Regeln, weder für die Messe noch für das Klosterleben. Und die Lateinkenntnisse des Klerus sind bescheiden. Karl weiß, unabdingbar für die geistige Klammer ist Bildung. Der wissbegierige Herrscher, der sich laut Einhard beim Essen aus Geschichtswerken vorlesen lässt und der sich für theologische Fragen ebenso interessiert wie für die Ursachen von Sonnenfinsternissen, plant eine Schul- und Bildungsreform. Dafür hat er in Aachen eine Denkfabrik eingerichtet, bestehend aus renommierten Sprachkundlern, Wissenschaftlern und Dichtern. Die meisten kommen aus nichtfränkischen Ländern, von Irland bis Spanien, und haben über ihre Heimat Zugriff auf antike Handschriften. Der Kulturhistoriker Peter Goodman sieht hier gar das Princeton der Karolingerzeit. 792 stößt Alcuin zu dem erlesenen Zirkel und übernimmt eine Führungsrolle. Immerhin war er laut Einhard der Gelehrteste, der überhaupt zu finden war. Bereits 789 erscheint die von ihm entscheidend bearbeitete allgemeine Anmahnung, die früheres Kirchenrecht wiederherstellen und ein kirchliches Reformprogramm anstoßen soll. Auch erstellt er auf Grundlage älterer Texte eine neue Gebetssammlung als Einheitsliturgie. Die findet im ganzen Reich Verbreitung und ist die Wurzel der katholischen Messbücher von heute. Parallel startet Alcuin in Abstimmung mit Karl eine Bildungsoffensive. Er verfasst verständliche Lehrbücher für die Schule, angefangen mit der Orthographie. Für die höhere Bildung etabliert er den Kanon der 7 freien Künste: Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Musik, Arithmetik, Geometrie, Astronomie. Dafür liefern die klassischen Werke der Römerzeit eine entscheidende Basis. Die Mönche der Karolingerzeit beginnen im großen Stil, antike Manuskripte zu kopieren, daher der moderne Begriff karolingische Renaissance. Dass die Klosterzentren von ehemaligen Hofschülern geleitet werden, befördert den Trend. Für ein klares Schriftbild lässt Alcuin die sogenannte Minuskelschrift verwenden. Auf sie gehen die heutigen Kleinbuchstaben zurück. Diese intellektuelle Revolution befördert Alcuin ab 796 von seiner Abtei in Tours aus. Dort stößt er die Produktion der als Alcuin-Bibeln bekannten Versionen der Heiligen Schrift an. Die Texte sind berichtigt und mit kunstvollen Miniaturen optisch aufbereitet. Ausgabe 1 ist Karls Weihnachtsgeschenk zur Kaiserkrönung. Vier Jahre darauf stirbt der Bildungspapst mit einem bescheidenen Wunsch in seiner Grabinschrift. Jetzt bin ich Staub, Gewürm und Asche. Alkuin war mein Name und die Bildung war mir teuer. Bete, der du dies liest, für meine Seele. Aachen um 800. Das zweite Rom. Inmitten dichter Wälder und reicher Jagdgründe verwirklicht Karl das ehrgeizigste Bauprojekt seit dem Untergang des Römischen Reichs. Von Karin Schneider-Färber. Der Lärm der Bauleute, Maurer, Steinhauer, Bronzegießer, Fuhr- und Zimmerleute wird von weitem zu hören sein. Ein Hämmern, Klopfen, Klappern und Rufen in der ländlichen Idylle über Jahre hinweg. Aachen ist um 800 eine Großbaustelle, trotz seiner nicht ganz günstigen Lage. Die Maas als Wasserweg für schwere Baumaterialien liegt eine Tagesreise entfernt und der häufige Regen in der Gegend erschwert den Transport schwerer Güter. Trotzdem strömen Handwerker und Künstler aus ganz Europa zusammen, um Großes für den König zu schaffen. Auf einem Areal von 20 Hektar entsteht ein monumentales Ensemble aus Stein, wie es seit dem Untergang des römischen Imperiums nicht mehr gebaut worden ist. Der unbekannte Verfasser des zeitgenössischen Paderborner Epos rühmt es gar als zweites Rom, das sich in neuer Blüte mit großartiger und gewaltiger Masse zum Himmel erhebt und mit hohen Kuppelbauten bis an die Sterne reicht. Etwas übertrieben zwar, aber was er erblickt, ist in der Tat erstaunlich. Eine gewaltige Königshalle, eine kuppelüberwölbte Pfalzkirche, dazu Wohn- und Wirtschaftstrakte, in den äußeren Bereichen Häuser der Höflinge, Bischöfe und Händler, sowie Tiergehege und Thermen. Von 794-95 an verbringt Karl mit wenigen Ausnahmen jeden Winter in seiner Pfalz, Königssitz zu Aachen. Nach 806 verlässt er sie fast gar nicht mehr. Die Gründe liegen in erster Linie in seinen persönlichen Vorlieben. Heiße Quellen für seine müden Knochen und wildreiche Wälder für seine geliebten Jagdpartien. Sein Biograf Einhard wird berichten, dass der Frankenkönig gerne und häufig, oft sogar mit seinem ganzen Gefolge, in die wohltuenden Warmwasserbecken taucht, die seine rheumatischen Beschwerden lindern. An der Stelle, wo einst schon die Elite des Römischen Reichs Heilung und Erholung gesucht hat, belebt der Franke die alte Badetradition wieder. Der römische Vorläufer Aachens war schon im 3. Jahrhundert nach Christus ein überregional bedeutender Kurort. Vermutlich bis in die fränkische Zeit durchgängig besiedelt, gehört er inzwischen zum königlichen Domänengut. Da die befestigten römischen Plätze im Frühmittelalter auf die Franken übergegangen sind, kann bereits Karls Vater Pippin hier den Königshof Aquisvilla unterhalten, wodurch die Versorgung des Hofstaats mit Lebensmitteln gesichert ist. Die umgebenden Wälder liefern Wildfleisch im Übermaß. Doch Karl geht es nicht nur ums Essen, Baden und Jagen. Seine gestiegene Machtstellung erfordert eine standesgemäße Residenz. In Aachen will er ausländische Gesandte empfangen, diplomatische Gespräche führen, Gelehrte vieler Länder um sich versammeln und seine umfangreiche Bibliothek unterbringen. Sein Riesenreich hat er so weit gesichert, dass er sich längere Phasen der Sesshaftigkeit leisten kann. Die Pfalz soll Glanz und Größe des Frankenherrschers abbilden. Rom und Byzanz dienen als Bezugspunkte. Innerhalb eines Jahrzehnts zwischen 794 und 804 entstehen die dominanten Baukörper der Pfalz. Die Königshalle, heute aufgegangen im Rathaus, und die Pfalzkapelle, heute Dom. Beide sind durch einen zweigeschossigen Verbindungsbau mit Querhausriegel verknüpft. Die Königshalle, die Aula Regia, bildet als Versammlungs-, Empfangs- und Thronsaal den Brennpunkt weltlicher Herrschaftsausübung. Zum Vorbild dafür nimmt sich Karl spätantike Basilikabauten, wie sie unter anderem in Trier durch den römischen Kaiser Konstantin I. verwirklicht worden sind. In einem gewaltigen Saalbau von 47 Meter Länge und 21 Meter Breite, umrahmt von Wandgemälden antiker und zeitgenössischer Helden, sitzt Karl der Große an der Westseite auf erhöhtem Thron. Hier empfängt er Gäste, hier hält er Audienz, ganz im Stil eines Konstantin. In Aachen kann er direkt auf die Relikte der Römerzeit zurückgreifen. Unter dem Pfalzareal erstrecken sich die Grundmauern antiker Thermen. Die Königshalle selbst steht direkt vor jener stattlichen Wehrmauer, die die Römer noch im 3. Jahrhundert zum Schutz der Bewohner errichten ließen. Karl sitzt also buchstäblich zwischen römischen Ruinen. In den Fundamenten des Hallenbaus werden Archäologen auf wiederverwendete römische Bauteile stoßen, sogenannte Spolien. Der Wille zur Repräsentation erschöpft sich nicht nur darin, antike Bauformen und Materialien zu übernehmen. Karl schafft in Aachen auch Neues. Mit dem Granusturm, der an den Hallenbau angrenzt, gelingt ihm eine wundersame Neuschöpfung. Wurde der Turm früher als Wohnturm oder Archiv gedeutet, so geht man nach jüngsten Bauuntersuchungen eher davon aus, dass er als elegantes Treppenhaus diente. Seine komplexe Innenstruktur mit tonnengewölbten Treppenaufgängen um quadratische Innenräume spricht dafür. Er wäre damit der erste repräsentative Treppenturm nördlich der Alpen. Seinem Regierungspalast gegenüber lässt Karl das geistliche Zentrum seiner Residenz, die Pfalzkapelle oder Marienkirche, errichten. Auch hier gelingt ihm ein großer Wurf, der Tradition und Neuerung verbindet. Nach dem Vorbild byzantinischer Palastkirchen, wie Karl sie in Ravenna kennenlernte, wählt er einen Zentralbau mit achteckiger Mitte, Oktogon, umschlossen von einem 16-eckigen Umgang mit Emporengeschoss. Karl wohnt, wie in Byzanz üblich, mit seinem Gefolge auf dem oberen Umgang, dem Gottesdienst, bei. Hier steht auch sein Thron. Eine Meisterleistung ist die 31 Meter hohe Kuppel über dem Oktogon, nach dem Untergang des Römischen Reichs der erste steinerne Kuppelbau nördlich der Alpen. Für die Innenausstattung seiner Kirche, die nicht zuletzt ein Abbild des salomonischen Tempels sein soll, investiert der Frankenherrscher viel. Er lässt antike Säulen aus Rom und Ravenna kommen, ebenso Marmorplatten für den Boden. Er transportiert antike Kunstwerke wie eine bronzene Bären, einen bronzenen Pinienzapfen und sogar die Reiterstatue Theoderichs des Großen aus Ravenna über die Alpen. Die römische Bären findet ihren Platz in der Vorhalle der Pfalzkirche. Der Pinienzapfen ziert den Brunnen des Atriums vor der Kirche. Die Theoderichstatue steht vor der Aula Regia. Um die hohen Türflügel und die durchbrochenen Brüstungsgitter der Empore herzustellen, richtet Karl gar eine eigene Gießwerkstatt ein. Dass es überhaupt gelingt, so großformatige Güsse wie für das Hauptportal in einem Stück anzufertigen, grenzt an eine Sensation. Ohne Fachverstand aus dem Ausland wären diese Höchstleistungen vermutlich nicht möglich. Als Baumeister der Pfalzkirche gewinnt Karl den nicht näher überlieferten Odo von Metz, der wahrscheinlich aus Armenien stammt und die byzantinische Bautradition aus eigener Anschauung kennt. Die eisernen Ringanker, die die Kuppel absichern, und der Spezialmörtel mit zerkleinerten Ziegelsteinen sprechen für den Einsatz von Beratern aus Byzanz. Bei den Großgüssen waren wohl Experten aus dem griechischen Osten oder aus Italien helfend tätig. Aber woher nimmt Karl die Mittel, eine solche Riesenbaustelle über Jahre hinweg zu unterhalten? Sein Erfolg liegt in der sorgfältigen Verwaltung seines Reichs. Technische Fortschritte in der Landwirtschaft wie Wagenpflug und Wassermühlen sowie die Ausweitung des Getreideanbaus und der Grundherrschaft sorgen für solide Einnahmen aus den Krongütern. Dazu füllen die Eroberungszüge gegen Langobarden und Awaren die königlichen Schatullen. Mag das kleine Aachen auch nicht mit Metropolen wie Rom, Byzanz oder Bagdad mithalten, Karl beweist mit seiner stattlichen Pfalz, wie viel Potenzial in ihm und seinen Franken steckt und welche Visionen er realisieren kann. Das Vorbild. Sightseeing in Rom. Reisen bildet, das gilt auch für Karl den Großen. Die wichtigsten Anregungen für seinen Aachener Königssitz holt er sich in der einstigen Weltmetropole. Von Karin Schneider-Färber. Karl ist der erste Frankenherrscher, der Rom mit eigenen Augen sieht. Während seiner Italienzüge weilt er insgesamt 4-mal am Tiber. Bei seinem ersten Aufenthalt an Ostern 774 erkundet er die wichtigsten Zentren Roms und den Vatikan. Papst Hadrian I. begrüßt ihn auf den Stufen der damaligen Peterskirche, geleitet ihn durch den von Kaiser Konstantin errichteten Bau und betet mit ihm am Grab des Apostels. Auf dem Vatikan stehen auch die Unterkünfte für Pilger und andere Gäste, die Hospize und Herbergen. Doch Karl will nicht nur den außerhalb der Stadtmauern gelegenen Vatikan sehen, sondern auch das Innere der Stadt. Hadrian führt ihn auf den Caelius-Hügel, wo seine Residenz, der Lateran, mit der Lateranbasilika liegt. Auf dem Weg dorthin kann Karl die immer noch beeindruckenden Überreste aus römischer Zeit bewundern. Das Forum Romanum, die Trajanssäule, die Thermen, das Kolosseum, die Ruinen des Palatin. In den Prunkräumen des Lateran nimmt Karl sein Festmahl ein. Er besucht weitere wichtige römische Kirchen wie Santa Maria Maggiore und St. Paul vor den Mauern. Rom ist trotz aller Zerstörungen eine immer noch beeindruckende Stadt mit etwa 20.000 Einwohnern. Neben den antiken Denkmälern gibt es fast 200 Kirchen, Klöster und Oratorien zu bewundern. Karl nimmt viele Anregungen mit in den Norden. So lässt er der Aachener Pfalzkirche ein Atrium mit Brunnenbecken vorschalten, das stark an die Petersbasilika erinnert. Den Stiftsklerus in Aachen bringt er in einem Nebengebäude der Pfalzkapelle unter, das den bezeichnenden Namen Lateran trägt. Schmuck und Dekorformen für die Ausstattung seiner Kirche entleiht er römischen Vorbildern. Festliche Essen lassen sich in der Königshalle organisieren wie im Triclinium, dem Speisesaal der Päpste im Lateran. So macht Karl der Große vor, wie sehr Reisen bildet. Die nächste Generation. Kleinkinder auf Königsthronen. Um seine Herrschaft zu sichern, ernennt Karl einige seiner Söhne, egal wie alt, zu Unterkönigen in Teilreichen. Auch die Töchter müssen sich fügen. Sie dürfen nicht heiraten, aber Kinder kriegen. Von Manuela Rassaus. Historiker streiten, ob Karl der Große nur 4 oder 5-mal geheiratet hat. Darüber hinaus vergnügte sich der Frankenkaiser mit 4 namentlich bekannten Geliebten. Insgesamt hatte er wohl 12 Mätressen. Innerhalb von 37 Jahren soll er zu der beachtlichen Anzahl von über 20 Kindern gekommen sein. Belegt sind immerhin 18. 10 davon sind Mädchen, 3 vermutlich unehelich geboren, 7 ehelich. Karl liebt sie sehr, nennt sie in einem Brief 791 seine allersüßesten Töchter. Einhard, Karls Biograf, schreibt, der Kaiser könne nicht ohne sie leben. Die Mädchen müssen mit dem Vater durchs Land ziehen und ihn zu Festen oder Staatsakten begleiten. Zu Jagden reiten sie auf strahlenden Schimmeln oder feurigen Pferden, herausgeputzt mit Mänteln aus Hermelin oder Maulwurfsfell, edelsteinverzierten Gewändern und ins Haar geflochtenen goldenen Schnüren, heißt es im Paderborner Epos von 799. Nach der Jagd wird gemeinsam gespeist. Überhaupt tafelt der Kaiser möglichst nie ohne die Töchter. Wie läuft ein solches Mahl ab? Laut Paderborner Epos nimmt Karl auf seinem Thron Platz. Tochter Ruothild bildet ihm Obst an, Hildrud reicht Brot und Theodrada den Wein. Der gesellige Karl ist ein Familienmensch. Kein Wunder, dass er die Töchter an seinem Aachener Hof behält und sie nicht verheiraten will. Das hat einen weiteren Grund. Schwiegersöhne hätten Vorteile erlangt, Machtbeteiligung fordern können. Karl fürchtet die mögliche Konkurrenz. Nur einmal wird eines der Mädchen fast verheiratet. Als die byzantinische Kaiserin Irene eine Frau für ihren 11-jährigen Sohn Konstantin VI. Sucht und beim Kaiser wegen dessen 6-jähriger Tochter Rotrud anklopft, stimmt Karl zunächst zu. Später sagte die Hochzeit ab. Alle seine Mädchen sollen ledig bleiben. Zum Ausgleich genehmigt Karl wilde Ehen. Praktisch alle Töchter haben Liebesbeziehungen. Die 20-jährige Bertha wählt den 50-jährigen Angilbert, einen Abt und Freund Karls, von dem sie Zwillinge bekommt. Tochter Rotrud und ihr Graf Rorico ziehen einen Sohn groß. Manchen Zeitgenossen graut vor diesem als dekadent empfundenen Lebenswandel. Alcuin, Berater Karls und Gelehrter, fürchtet, dass einer seiner Schüler verdorben werden könnte und warnt den jungen Mann vor den gekrönten Tauben, die durch die Zimmer des Palastes flattern. Seine Söhne, ebenfalls die ehelich geborenen und damit legitimen Erben, spannt Karl vor seinen kaiserlichen Karren. Schon als kleine Kinder müssen sie reiten, mit Waffen umgehen und jagen lernen, um schnell eine nützliche Rolle im riesigen Frankenreich auszufüllen. Immer wieder drohen irgendwo Aufstände, aber Karl kann nicht überall zugleich sein. Um Bündnispartner aus der eigenen Familie zu etablieren, ernennt er seinen vierjährigen Sohn Pippin zum König von Italien. Das Kleinkind zieht 781 feierlich in den Palast von Pavia ein. Im selben Jahr wird der knapp dreijährige Bruder Ludwig auf einem Tragestühlchen bis Orléans transportiert. Dort setzt man ihn auf ein Pferd, versehen mit Kinderrüstung und Kinderschwert, und geleitet ihn nach Aquitanien. Ludwigs künftiges Teilreich im heutigen Frankreich ist in etwa begrenzt durch die Loire, die Rhone, den Atlantik und die Pyrenäen. In den ersten Jahren unterstehen die Kindkönige Karls treuen Vormündern. Aber spätestens als Jugendliche müssen sie sich in der Politik und im Krieg bewähren. Ludwig hat es aus mehreren Gründen besonders schwer. So drängt der westgotische Adel innerhalb seines Gebietes auf Eigenständigkeit, weil das Land nur nominell den Franken gehört. Karl muss mehrfach eingreifen und Ludwig den Rücken stärken. Ludwig feiert auch erst mit über 20 Jahren beim Kampf gegen die Muslime in Spanien seinen ersten Kriegserfolg. Pippin hingegen mausert sich bereits mit 19 zum Kriegshelden. Sein Bruder Karl der Jüngere, der noch am väterlichen Hof lebt, beweist sogar schon mit 12 Jahren Mut auf dem Schlachtfeld. Als Anerkennung erhält der junge Karl einige Grafschaften im heutigen Westfrankreich, wenig Land im Vergleich zu Ludwig und Pippin. Grund für die Benachteiligung ist seine wahrscheinliche Homosexualität. Will heißen, der Vater fürchtet, dass Karl ohne Erben für sein Teilreich bleibt. Seinen ältesten Sohn Pippin den Buckligen, nicht identisch mit Pippin von Italien, enterbt Karl sogar, weil ein König kein körperliches Defizit haben darf. Pippins Zorn gipfelt in einem Attentat auf den Vater, das allerdings scheitert. Der Sohn wird lebenslang inhaftiert. Als Kaiser Karl im Jahr 814 stirbt, besteigt sein zweitgeborener Ludwig den Thron. Er heißt nicht umsonst der Fromme. Als erste Amtshandlung verbannt er seine zügellosen Schwestern vom Hof. Zwei davon, Ruothild und Theodrada, werden Äbtissinnen. Dank ihrer fundierten Bildung in Wissenschaften wie Astronomie und Literatur, die Vater Karl auch seinen Töchtern ermöglicht hat. Diplomatie mit dem Orient. Ein Elefant aus Bagdad. Spätere Generationen verehren Karl als Glaubenskämpfer gegen den Islam. Zu Lebzeiten aber pflegt er ein gutes Verhältnis zum Kalifen, der ihm sogar den Zugang nach Jerusalem eröffnet. Von Karin Schneider-Färber. Für die Menschen in Aachen ist es ein Weltwunder, das sie am 20. Juli 802 vor sich sehen. Der ganze Hofstaat hält den Atem an. Da steht ein furchterregender, rüsselschwingender indischer Elefant. Er ist ein Präsent aus dem fernen Bagdad, das der weitgereiste jüdische Kaufmann Isaak an Kaiser Karl übergibt. Die Erleichterung ist dem Händler anzumerken, denn das kostbare Tier über den halben Globus an sein Ziel zu führen, war riskant. Die zwei fränkischen Begleiter Isaaks haben die Reise nicht überlebt. Der Elefant aber, der auf den schönen Kalifennamen Abul Abbas hört, war glücklicherweise besser zu Fuß. Er ist der erste Dickhäuter seit Hannibal, der erfolgreich die Alpenpässe überquerte. Jetzt ist er in seiner neuen Heimat angekommen. Welch eine Reise! Vom Tigris bis an die Eifel, von Bagdad nach Aachen. Ein Gewaltmarsch von 7600 Kilometern. Die nicht mehr exakt zu rekonstruierende, aber aus schriftlichen Hinweisen zu erschließende Route führt die außergewöhnliche Reisegruppe in Umgehung des byzantinischen Einflussgebietes durch den halben Nahen Osten, die nordafrikanische Küste entlang bis nach Tunis, dann per Schiff nach Porto Venere an der ligurischen Küste und nach einer Winterpause in Vercelli über die Alpen ins Frankreich. Aber Diplomatie hat eben ihren Preis und der graue Riese ist nichts anderes als dieses. Ein exotisches Geschenk unter Fürsten. Heutzutage verschickt China im Rahmen der Panda-Diplomatie exotische Tiere. 5 Jahre zuvor, 797, hat Karl eine Delegation, bestehend aus dem Franken Landfried und Sigismund, sowie dem Fernhändler Isaak ins Zweistromland geschickt, um Kontakt zum Kalifen Harun al-Raschid aufzunehmen. Er folgt damit den Spuren seines Vaters Pippin, der bereits 765 eine Gesandtschaft zum Kalifen al-Mansur, dem Großvater Haruns, gesandt hat. Denn in der islamischen Welt hatte es einen Aufstand gegeben. Die Abbasiden hatten 749 die Dynastie der Umayyaden vom Thron gefegt und mit Abu al-Abbas einen Spross eines Onkels des Propheten Mohammeds als neuen Kalifen ins Amt gehoben. Nur ein Umayyade überlebte den Massenmord. Abede Arrahman, er flüchtete nach Südspanien, wo er 756 das Emirat von Córdoba begründete. Wenngleich die Abbasiden den flüchtigen Umayyaden von Bagdad aus verfolgen lassen, so rivalisieren sie doch vor allem mit dem nahen Byzanz. Harun al-Raschid jagt dem christlichen Großreich Gebiete in Anatolien ab und erzwingt von dessen Herrscherin Irene hohe Tribute. Zwei gemeinsame Konkurrenten verbinden also den muslimischen Kalifen im fernen Bagdad mit dem christlichen Kaiser im Frankenreich. So nehmen die beiden Mächte Kontakt zueinander auf, ohne dass konkrete Pläne in den Quellen überliefert wären. Zum Austausch von Geschenken reicht es allemal. In Aachen steigt der Elefant zum Star auf. Jahrelang wird er bestaunt und von Gelehrten untersucht. So beobachtet der Mönch Dikuil, dass sich Elefanten wie Ochsen hinlegen, womit die Angaben des antiken römischen Geographen Solinus widerlegt sind. Für Karls Prestige ist der Dickhäuter ein enormer Zuwachs. Welcher Fürst neben ihm kann sich solch einer zoologischen Rarität rühmen? Auch die Reichsannalen halten in mehreren Einträgen den Exoten fest. Karl führt den Elefanten daher auf seinen Reisen mit. So weiß man, dass der Dickhäuter 810 in Lipham im heutigen Wesel am Niederrhein starb. Ob er dort als Kampfelefant gegen die Normannen eingesetzt werden sollte, ist nicht bewiesen. Über die Todesursache lässt sich nur spekulieren. Vermutlich fiel das Tier einer Maul- und Klauenseuche zum Opfer. Der Elefant Abu al-Abbas mag das spektakulärste Geschenk aus Bagdad gewesen sein. Das einzige blieb er nicht. 807 trifft erneut eine Gesandtschaft aus dem Orient ein. Harun al-Raschid, dessen prächtige Hofhaltung in den Märchen aus Tausend und einer Nacht nachklingt, schickt dieses Mal gefragte Seidenstoffe, Parfums, Salben und Gewürze nach Aachen, zudem kostbare Wertgegenstände wie 2 große Kandelaber aus Messing und ein Zelt aus feinstem Leinen und eingefärbten Schnüren. Wiederum begleiten putzige Tiere den gesandten Zug, diesmal sind es Äffchen. Die eindrucksvollste Gabe ist eine mechanische Uhr. Sie besitzt einen komplizierten, wasserbetriebenen Mechanismus, bei dem zu jeder vollen Stunde eherne Kügelchen auf ein darunterliegendes Becken herabfallen und dieses zum Klingen bringen. Gleichzeitig erscheinen kleine Reiterfiguren aus sich öffnenden Fenstern. Ein solches technisches Wunderwerk hat im Abendland noch niemand gesehen. Karl hingegen hat Mühe, mit den Geschenken mitzuhalten. Er schickte edle Jagdhunde und friesische Tuche. Den guten Beziehungen zum Kalifen tut dies keinen Abbruch. Im Gegenteil. Die Kontakte ins Heilige Land lassen sich erfreulicherweise intensivieren. Harun al-Raschid ist um 800 der unumstrittene Oberherr über die Satrapen, Statthalter der einzelnen Regionen seines Riesenreiches. In dieser Eigenschaft sichert er Karl die Verfügungsgewalt über das Grab Christi in Jerusalem zu. Damit wird der Franke und nicht etwa der byzantinische Kaiser, zu dessen Herrschaftsgebiet Palästina vor der arabischen Eroberung zählte, zum Schutzherrn der Christen im vorderen Orient. Ein großer Prestigeerfolg für Karl und eine deutliche Spitze gegen Byzanz, wenn auch ohne reale Machtzuwächse. Karl nimmt seine Rolle als Protektor der orientalischen Christen, dem Zeugnis Einhards zufolge, intensiv wahr. Er sammelt Geld für die Bedürftigen in Syrien, Ägypten und Afrika, in Jerusalem, Alexandrien und Karthago und sorgt für den Wiederaufbau von Kirchen im Heiligen Land. Der Patriarch von Jerusalem schickt Karl vor dessen Kaiserkrönung im Jahr 800 symbolische Gaben nach Rom. Die Schlüssel zum Grab Christi und zur Schädelstätte, die Schlüssel zur Stadt Jerusalem und zum Berg Zion sowie eine Fahne mit dem Kreuz. In der Folge treffen zahlreiche Reliquien aus dem Heiligen Land im Frankenreich ein, wo sie ein reges Interesse an den heiligen Städten in Übersee hervorrufen. Karl selbst hat für die Pfalzkapelle in Aachen bereits religiöse Schätze aus Jerusalem erworben, die über Jahrhunderte höchste Verehrung erfahren, darunter vermutlich schon die vier Heiligtümer, das Kleid Mariens, die Windeln und das Lendentuch Jesu sowie das Enthauptungstuch Johannes des Täufers. Das offenbar gute Verhältnis zum Kalifen widerspricht der Rolle Karls des Großen als Kämpfer gegen den Islam, die ihm die spätere Literatur andichtet. Seinen Realitätssinn verliert der Franke auch angesichts der märchenhaften Geschenke nicht. Von einem tiefen Verständnis füreinander bleiben Orient und Okzident weit entfernt. So ist der berühmte Elefant nur eine Episode. 809 stirbt Harun ar-Raschid, ein Jahr später der Elefant. Und 814 liegt Karl der Große im Grab. Damit endet der kurze Sommer der ostwestlichen Diplomatie. Nach 814. Das Reich stirbt. Karl der Große hat seine Nachfolge nicht geregelt und das Erbe zerfällt. Daraus geht neben Frankreich das spätere Deutschland hervor, das sich schon bald als heiliges römisches Reich in Karls Tradition sieht. Von Karin Feuerstein-Prasser. Glaubt man dem treuen Chronisten Einhard, dann deutet einiges auf den baldigen Tod des Kaisers hin. In den letzten 3 Jahren seines Lebens gab es sehr viele Sonnen- und Mondfinsternisse, und an der Sonne bemerkte man 7 Tage lang einen schwarzen Flecken. Der Säulengang, den er zwischen der Kirche und dem Palast mit großer Mühe hatte bauen lassen, stürzte am Himmelfahrtstag plötzlich bis auf den Grund zusammen. Hinzu kam eine häufige Erschütterung seines Palastes in Aachen und ein beständiges Knistern im Gebälk. Karl selbst hält das für Unsinn. Auch wenn seine Kräfte nachlassen, nimmt er 813 wie immer an der jährlichen Herbstjagd teil, die traditionell in der Gegend von Aachen ausgerichtet wird. Doch als er im November in seine Pfalz zurückkehrt, ist er sichtlich geschwächt. Die wochenlangen Strapazen bei nasskaltem Wetter haben ihm zugesetzt. Im Januar wurde er während seines Winteraufenthalts von hohem Fieber befallen, musste das Bett hüten, berichtet Einhard. Zu dem Fieber stellten sich Schmerzen an der Seite ein, die von den Griechen als Pleuritis bezeichnet werden. Wenige Tage später ist Karl der Große tot. Er stirbt, nachdem er die heilige Kommunion erhalten hatte, am 28. Januar 814 an den Folgen einer schweren Rippenfellentzündung. Erstaunlicherweise hat der Kaiser für den Fall seines Todes keinerlei Vorkehrungen getroffen, was auch Einhard irritiert. Zuerst wusste man nicht, wo man ihn bestatten sollte, da er selbst keine Anweisungen darüber hinterlassen hatte. Schließlich stimmten alle zu, dass er nur in der Kirche ehrenvoll beigesetzt werden könne, die er selbst in Aachen auf eigene Kosten hatte erbauen lassen. So geschieht es. Karl wird in einem römischen Steinsarkophag unter der Kuppel der Aachener Pfalzkapelle zur letzten Ruhe gebettet. Wie soll es nun weitergehen? Die fehlenden Anweisungen zu seiner Beisetzung sind nicht das einzige Problem. Der Kaiser hat es gänzlich versäumt, sein politisches Erbe vorausschauend zu regeln. Einhard entschuldigt ihn, Karl habe zu spät begonnen, sein Testament aufzusetzen und sei einfach nicht fertig geworden. Doch das ist wenig glaubhaft, zumal Karls Testament detailliert bestimmt, was mit seinen Schätzen und Besitztümern zu geschehen habe. Aber das alles klingt eher wie der letzte Wille einer Privatperson, irgendwelche politischen Anweisungen sucht man vergebens. Vielleicht war es für Karl selbstverständlich, dass Sohn Ludwig die Nachfolge antritt. Ursprünglich hatte er 806 auf der Reichsversammlung in Diedenhofen verkündet, dass er, fränkischer Tradition entsprechend, das Reich unter seinen drei erbberechtigten Söhnen aufteilen werde. Doch Pippin starb bereits 810, sein Bruder Karl nur ein Jahr später. Dass nun ausgerechnet Ludwig, der mit Grund den Beinamen der Fromme trägt, kaum in der Lage ist, das große Reich zusammenzuhalten, hätte der Kaiser eigentlich ahnen müssen. Ludwig interessiert sich eher für die Ausstattung von Kirchen und Klöstern als für die Mühen der Tagespolitik. Schon 817 regelt er seine Nachfolge, indem auch er das Reich unter seinen drei Söhnen aufteilt, wobei die Einheit theoretisch gewahrt bleibt. Doch dazu müssten die Brüder an einem Strang ziehen. Der Ärger beginnt, als der verwitwete Ludwig erneut heiratet und einen weiteren Sohn bekommt, Karl den Kahlen. Um zu verhindern, dass ihr Sprössling das Nachsehen hat, überredet Kaiserin Judith ihren Gemahl 829 zu einer neuen Reichsteilung. Die jedoch wollten die drei Älteren nicht hinnehmen. Wie in solchen Fällen üblich, greifen sie zu den Waffen, setzen den kaiserlichen Vater kurzerhand ab und verbannen den kleinen Halbbruder ins Kloster. Doch die Eintracht währt nur kurz. Zum Schluss sind alle heillos zerstritten. Mit dem Ableben Ludwigs des Frommen 840, der in der Zwischenzeit den Thron zurückerhalten hat, bricht das Frankenreich endgültig auseinander. Nach einem weiteren Bruderkrieg unterzeichnen die drei überlebenden Brüder Lothar, Ludwig und Karl 843 den Vertrag von Verdun, mit dem sie das Imperium Karls des Großen in drei Reiche aufteilen. Ludwig, der Deutsche, erhält den Osten zwischen Rhein und Elbe, Karl den größten Teil Frankreichs und die spanische Mark und Lothar schließlich Italien sowie ein Gebiet, das sich von den Niederlanden bis zur Provence erstreckt und nach ihm Lotharingien heißt. Es wird jedoch bereits 880 dem Ostreich zugeschlagen, dem späteren Deutschland. Der Grund für den Verfall des einst so mächtigen Karolingerreichs liegt freilich nicht nur an der Uneinigkeit oder gar Unfähigkeit der Erben. Es stellt sich heraus, dass das Reich weniger durch funktionierende Verwaltungseinrichtungen zusammengehalten wurde, als vielmehr durch die Persönlichkeit Karls des Großen. Ihm ist es nicht gelungen, einen loyalen Beamtenapparat aufzubauen, der sich auch nach einem Thronwechsel allein der Zentralgewalt verantwortlich zeigt. So bröckelt die Macht. Karls Nachfolger sehen sich nicht mehr in der Lage, die Grenzen des Ostreichs zu schützen. Diese wichtige Aufgabe wird nun von lokalen Gewalten übernommen, den fünf Stammesherzogtümern Bayern, Sachsen, Schwaben, Franken und Lothringen. Sie stehen am Beginn der deutschen Geschichte. Der Begriff Deutsch leitet sich übrigens von dem seit dem 9. Jahrhundert im ostfränkischen Raum verwendeten altdeutschen Teudisk ab, was so viel wie zum eigenen Stamm gehörig bedeutet. Obwohl die Stammesherzogtümer ihre eigenen Interessen verfolgen, verstehen sie sich als Einheit und wählen 911 aus ihren Reihen Konrad von Franken zum ersten deutschen König. Ihm folgt 919 der Sachse Heinrich I., der das junge Reich stabilisiert und die Grundlagen für ein starkes Königtum schafft. Dabei sind zwei Faktoren ausschlaggebend. Auch wenn Heinrich die Partikularinteressen der Stammesherzogtümer berücksichtigt, so bindet er sie als Vasallen doch fest an die Krone. Des Weiteren gelingt es ihm, durch verschiedene Maßnahmen die Ostgrenze des Reichs gegen Slawen und Ungarn wirksam zu sichern. Als Heinrich I. 936 stirbt, erbt sein Sohn Otto I., der Große, ein stabiles Staatswesen. Ein wesentlicher Baustein zur weiteren Festigung des Reiches wird das ottonische Kirchensystem. Künftig werden auch Bischöfe und Äbte mit Herrschaftsaufgaben betraut und bilden damit ein Gegengewicht zu den Stammesherzögen. Wie schon Karl der Große setzt auch Otto I. auf die enge Verbindung zur Kirche und tritt auch in anderer Hinsicht in die Fußstapfen seines berühmten Vorgängers. Als Papst Johannes XII. Wegen italienischer Wirren in Bedrängnis gerät, zieht auch Otto nach Rom, um militärisch zu intervenieren. Zum Dank wird auch er als mächtigster König des Abendlandes 962 zum römisch-deutschen Kaiser gekrönt und gilt als höchster Schutzherr der Kirche. Die Bezeichnung Heiliges Römisches Reich, die bis 1806 gültig bleibt, setzt sich jedoch erst im Laufe des 12. Jahrhunderts durch. Der Zusatz deutscher Nation folgt im 15. Jahrhundert. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass mit Heinrich I. ausgerechnet ein Sachse das Erbe Karls des Großen antrat, ein Mitglied jenes Volksstammes, den der Kaiser so vehement bekämpft und erst spät unterworfen hatte. Drittes Kapitel: Karl der Mythos. Dass Karl der Große bis heute fortlebt, ist vor allem einem seiner Zeitgenossen zu verdanken, dem Biografen Einhard. Bereits im Mittelalter beginnt eine Verehrung, die teils kuriose Züge trägt. Es bleibt die aktuelle Frage: Wie sollten wir Karl sehen? Karls Berater Einhard. Er macht den Kaiser unsterblich. Ohne die Vita Caroli Magni wäre nur wenig über Karl den Großen bekannt. Erst diese Biografie ließ seine Taten die Zeiten überdauern. Wer war der Verfasser der Schrift, aus der bis heute so ausführlich zitiert wird? Von Ulrich Mehr. Ende der 770er Jahre geleiten die Eltern ihr Bübchen an den einzigen Ort, der Bildung und Wissen verspricht, in ein Kloster nach Fulda. Der Junge soll dort eine so solide wie fromme Ausbildung erhalten. Die Eltern erwarten sich viel von ihrem Sohn. Und der wird alle Erwartungen weit mehr als erfüllen, sogar zu einem der wichtigsten Vertrauten des Frankenherrschers aufsteigen. Am Ende seines Lebens wird Einhard ein Buch schreiben, das den Kaiser unsterblich macht. Sein Spätwerk, die Vita Caroli Magni, prägt bis heute das Bild von Karl. Sein erster Ausbildungsort, das Kloster Fulda, hatte einen besonderen Ruf. Es wurde 744 von Abt Winfried aus dem englischen Exeter gegründet, der sich als christlicher Missionar betätigte und als Bonifatius rastlos durch die Lande zog, ehe er in Friesland erschlagen wurde. Anschließend setzte man ihn in Fulda bei. Seither ist das Kloster ein Magnet für Pilger. Im Unterricht erweist sich Einhard als talentiert, ist aber auch auffallend klein von Statur. Er kann kaum ein Schwert führen. Seine Kleinwüchsigkeit wird ihn noch als Erwachsenen beschäftigen. Wohlwollende vergleichen ihn mit einem fleißigen Bienchen. Der gute Theodulf von Orléans lästert hingegen, der Winzling ließe sich auch gut als Tischbein gebrauchen. Einhard selbst wird sich scherzhaft einmal als Homuncio bezeichnen, als Männlein. Womöglich begegnen sich Karl und Einhard erstmals im Sommer 782. Der junge König besucht Fulda, was für das Kloster ein feierliches Ereignis darstellt. Einhard, geboren um 770, ist da rund 12 Jahre alt. Vielleicht testet der König, wie er es so gerne tut, die Schüler. Vielleicht glänzt Einhard besonders, schließlich versteht er es, geschickt mit Wort und Schrift umzugehen. Für eine solche Szene existiert allerdings kein Beleg. Einhard bleibt noch Jahre in Fulda, wo er von 788 bis 791 als Urkundenschreiber im Kloster tätig ist, ohne selbst Mönch oder Priester zu werden. Spätestens ab dem Frühjahr 796 weilt Einhard am Hof Karls in Aachen. Der brillante Alcuin von York, der Leiter der Hofschule, vertraut dem jungen Mann, der so eindrucksvoll diverse Vergils zitieren kann. Einhard soll fortan die Schüler in der Dichtkunst unterrichten, und kurz darauf wird er selbst Leiter der Hofschule. Auch anderweitig macht sich Einhard nützlich. Schon 791 befasste er sich beim Neubau der Klosterkirche in Fulda mit Handwerk und Architektur. Dieses Wissen hilft ihm bei der Oberaufsicht der Bauten am Aachener Hof. Nach Karls Tod werden Einhard und seine Frau immer vom neuen Kaiser Ludwig dem Frommen mit zwei Schenkungen bedacht. 815 erhalten sie Michelstadt im Odenwald und Obermulinheim am Main, jeweils mit einer kleinen Kirche, dem Umland und seinen meist unfreien Bewohnern. In den folgenden Jahren setzt Ludwig seinen Ratgeber als Laienabt in verschiedenen Klöstern ein. Einhard wirbt für die Klöster Gaben und Privilegien ein und mehrt dabei zugleich sein Ansehen und Vermögen. Auf diese Weise wirkt Einhard etwa in Gent, Maastricht und Fritzlar sowie in Rouen. Seinen Besitz in Michelstadt schenkt er 819 an das einflussreiche Kloster Lorsch. Für sich und immer will der etwa 50-jährige Einhard die letzten Dinge regeln. Die Lorscher Mönche sollen noch lange Zeit für sein Seelenheil beten. Weil ihm noch unerwartet viel Lebenszeit vergönnt ist, lässt er in Michelstadt eine Basilika errichten. Eine weitere samt einem Benediktinerkloster erhält Obermulinheim. Auch Einhards größter Wunsch erfüllt sich. Unter abenteuerlichen Umständen finden die Reliquien der frühchristlichen Märtyrer Marcellinus und Petrus den Weg nach Rom in die Basilika in Obermulinheim. Die Überreste der Heiligen sind vollständig, zumindest am Beginn ihrer weiteren gefahrvollen Reise. Aufgrund der Reliquien werden Wallfahrer dem Zielort bald einen neuen Namen geben: Seligenstadt. Nach 3 Jahrzehnten will Einhard seine Zeit am Hof beschließen und sich in Obermulinheim alias Seligenstadt seinen toten Heiligen widmen. Ein letztes Mal nur wird er Kaiser Ludwig und den Hofleuten mit einer brillanten lateinischen Schrift imponieren. Anfang 829 verfasst er als nunmehr knapp 60-Jähriger seine Vita Caroli und orientiert sich dabei an den Werken antiker Geschichtsschreiber. Besonders die von Sueton verfassten Viten römischer Kaiser dienen ihm als Leitfaden, aber auch die Bücher von Cicero und Tacitus. Sie alle befinden sich in seiner Bibliothek. Einhard präsentiert Kaiser Karl als einen Menschen, der viele Stärken und einige kleine Schwächen hatte. Indem er auch Privates berichtet, zeigt er, wie nahe er dem Herrscher stand. Kein Wort verliert Einhard über politische Sorgen. Für den ungetrübten Glanz dienen die Schilderungen der meist erfolgreichen Kriegszüge Karls. Die Schrift findet schnell Zuspruch und wird für damalige Zeiten enorm weit verbreitet. Bis heute zitieren Historiker aus der Biografie, um Karl zu charakterisieren. 837, seine Imma ist im Jahr zuvor verstorben, wird Einhards Rat ein letztes Mal erbeten. Am Himmel glimmt ein ungewöhnliches Objekt, ein Komet, der heute als der Halleysche bekannt ist. Auf die ängstliche Frage des Kaisers, ob sich eine Gottesstrafe ankündigte, antwortet Einhard: Er sehe Unglück und Trauer nahen, die Menschen müssten Buße tun. Einhard stirbt am 14. März 840 und wird in der Basilika des Klosters Seligenstadt bestattet. Kinder hinterlässt er nicht. In der hessischen Stadt ist dieser kluge, weitsichtige Chronist unvergessen. Auf Beschluss des Rates trägt sie seit Februar 2020 den Namenszusatz Einhardstadt. Nachleben. Heiliger Kaiser. Nach seinem Tod wird Karl zum Mythos erhoben. Die Nachwelt verehrt und vereinnahmt ihn und folgt ihm sogar bis ins Grab. Von Frauke Scholl. Noch als Toter weiß Karl der Große zu beeindrucken. Aufrecht thront er vor seinen Besuchern mit Krone, Zepter und so ziemlich allen Körperteilen, stolze 186 Jahre nach seinem Ableben. So zumindest schildert die Chronik des Klosters Novalesca im Piemont das denkwürdige Ereignis zu Pfingsten des Jahres 1000. Es ist der Bericht eines italienischen Grafen, der dabei ist, als Kaiser Otto III. Die Gruft seines großen Vorbilds Karl in Aachen öffnen lässt und Karl seinem Ruf als Überirdischer alle Ehre macht. Er lag nicht wie sonst die Toten, sondern er saß, als lebte er, berichtet die Chronik. Und sie spart nicht mit makabren Details. Die Fingernägel hatten sich durch die Handschuhe gebohrt und schauten heraus. Otto stört das nicht. Alle sinken vor Karl auf die Knie, und Kaiser Otto bekleidete ihn auf der Stelle mit weißen Gewändern, beschnitt ihm die Nägel und brachte, was Schaden gelitten hatte, wieder in Ordnung. Weil Karls Nase zerbröselt ist, ersetzt Otto sie mit Gold, zog einen Zahn aus Karls Mund, vermauerte den Zugang zu dem Gemach aufs Neue und entfernte sich wieder. Mit diesen Worten endet eine Episode, die der Historiker Bernd Schneidmüller ebenso eindrucksvoll wie schauererregend nennt. Was einige als Grabfrevel verdammen, ist für Kaiser Otto eine Ehrungsaktion mit Werbeeffekt. Der 20-Jährige, der schon 2 Jahre später neben seinem Idol begraben werden wird, will Karl ehren, als den idealen christlichen Herrscher, den Reformer und Begründer des neuen Kaisertums. Mit seinem sakralen Besuch läutet Otto ein, was Friedrich Barbarossa im Jahr 1165 vollenden wird: den Aufstieg des Frankenherrschers zum Heiligen. Es ist kein weiter Weg vom irdischen zum ewigen Karl. Die Aachener Graböffnung ist eine spektakuläre, aber nicht die einzige Aktion, mit der die Nachwelt Karl schon im Mittelalter zum Mythos macht. Der Imperator, der mit allen Mitteln seiner Zeit zum Großen wurde, taugt vielen als Leitstern. Auch Otto geht es neben aller Verehrung um die eigene Politik. Wer das christliche Abendland lenken und ausweiten will, kann mit dessen Urvater Macht demonstrieren und ein Programm legitimieren. Karls Karriere als posthumer Prestigebringer beginnt mit seinem Tod im Januar 814 und überdauert die Epochen. Mit Karl machte man sich selbst und seiner Zeit berühmt und wichtig, stellt Schneidmüller fest. Die Sehnsucht nach dem großen Karl setzt schon ein, als Biograf Einhard den Heldenkund begründet, während Ludwig dem Frommen das Reich des Vaters zerrinnt. Auch die, die es später neu erschaffen, halten ihn in Ehren, vor allem im Ostfränkischen Reich, wo den Karolingern, die Liudolfinger, später auch Ottonen genannt, Salier und Staufer folgen, erblüht der Karlskult mit Riten, Reliquien und Denkmälern, der bis in die Neuzeit gedeiht. Ebenso im Westfränkischen Reich, wo die Kapetinger die Macht übernehmen und Charles Magne ihrerseits zum royalen Urvater machen. Bis in moderne Zeiten wird nicht nur das deutsch-französische Gezerre um Karl als Ahnen, sondern auch die Streitfrage um ihn als Vater Europas. Überhaupt gilt der Kultkaiser, an dessen Mythos auch Chronisten und Künstler mitfeilen, der Nachwelt nicht nur als strahlender Held. Für Kritiker ist er ein sachsenschlechter Machtmensch, brutaler Glaubenskrieger. Zwischen den Wertungen und Vereinnahmungen, die ihm nicht immer gerecht werden, wächst sein Ruhm. Die mittelalterliche Erfolgsmarke wirkt mächtig. Selbst die sächsischen Ottonen werfen sich zur Krönung in fränkische Gewänder. Sachsenschlechter hin oder her. Karls Erbe ist zu groß, um es nicht zu betonen. Auch Aachen profitiert. Karls Nachfolger machen seine Lieblingspfalz zum Ort der deutschen Könige. Erst wer hier gesalbt, gekrönt und Karls marmornen Thron nahe gekommen ist, herrscht vollends. Ohne Mythos geht es nicht im Heiligen Römischen Reich. Selbst wenn es Otto I. ist, der jenes Reich mit seiner Kaiserkrönung 962 prägt. Gefeiert wird auch der, der den römisch-deutschen Titel als erstes über die Alpen holte. Karl eben. Barbarossa setzt dem Mythos die Krone auf, als er den Karolinger im Dezember 1165 zum Heiligen erhebt. Der Staufer will zeigen, dass die Herrschaft auf Karls Spuren Gottes Wille ist. Ein Heiliger macht sich gut im Machtkampf mit Konkurrenten und dem Papst. Am Ende ist es nur ein Gegenpapst, der den Coup genehmigt, und nicht alles läuft sauber. Dennoch, danach ist Aachen endgültig als Krönungsort und Pilgerstätte etabliert und Karl als Schutzpatron für Kaiser und Reich. Seine Gebeine werden für den sakralen Aufstieg aus der Gruft der Pfalzkapelle in den Teil des Kirchenbaus überführt, in dem noch Jahrhunderte hindurch gekrönt werden wird. Knapp 200 Jahre nach Ottos Besuch hat der tote Karl wieder seine Ruhe, als Barbarossas Enkel Friedrich II. 1215 dort feierlich den neuen Karlsschrein verschließt. Der goldene Sarkophag für den heiligen Kaiser, der nicht zuletzt auch die Staufermacht betonen soll, steht noch heute im Aachener Dom. Nicht nur dort spielt Karl der Große weiter seine Rollen. Es ist sein Los als Mythos. Interview. Ein guter Herrscher musste Schrecken verbreiten. Der Historiker Bernd Schneidmüller schildert, wie man sich das Reich Karls des Großen vorstellen kann, warum der Kaiser konsequent handelte, als er die Sachsen abschlachtete, und weshalb sich heute niemand als Richter über die Geschichte aufspielen sollte. Interview: Dirk Liesemer. Herr Professor Schneidmüller, wird Kaiser Karl zu Recht der Große genannt? Er selbst hat diesen Namen nie geführt, aber schon seine Zeitgenossen haben ihn als einen Großen bezeichnet. In der Mittelalterforschung werden häufiger zeitgenössische Beinamen übernommen, auch wenn wir heutzutage andere Kriterien anlegen und ihn vielleicht nicht mehr den Großen nennen würden. Aber Name und Image sind bereits durch Karls Biografen Einhard etabliert worden. Was waren seine größten Leistungen, seine militärischen Siege oder seine politischen Reformen? Beides spielte eine zentrale Rolle. Aus Sicht des Biografen Einhard war Karl schon deshalb ein großer Herrscher, weil er das von seinem Vater ererbte Reich in der Fläche mehr als verdoppelt hat. Kaiser Karl ist demnach also Karl der Große, weil er ein Großreich geschaffen hat. Wir würden die Dinge heutzutage nuancierter beurteilen, weil er die Expansion brutal betrieb. Aber es ist wichtig, historische Sichtweisen von heutigen Urteilen klar zu unterscheiden. Welche seiner Leistungen wirkten besonders lange nach? Da ist zuallererst die Wiederbegründung des weströmischen Kaisertums im lateinischen Westen. Damit schuf er eine Institution und auch eine Anspruchswürde, die ungefähr 1000 Jahre lang Bestand hatte, also bis 1806, wenngleich sich das Kaisertum natürlich ständig veränderte. Im Reich selbst gelang es ihm, die christliche Religion, die Liturgie, die Schrift, das Münzwesen und den Bibeltext zu vereinheitlichen. Vor allem die Eindeutigkeit der heiligen Texte war ihm selbst am wichtigsten. Gleichzeitig ließ er in seinem riesigen Reich viele Sprachen, Kulturen und Rechtstexte nebeneinander zu. Es sollte uns erstaunen, Karl der Große sorgte dafür, dass alle Völker ihr Recht kodifiziert erhielten, wobei partikulare Rechte keineswegs zurückgedrängt wurden. Ein wichtiger Unterschied zu dem, was wir ja heute gerne in Europa machen. Der Franke hat partikulare Rechte geradezu akzeptiert und gefördert. Karl der Große inszenierte sich als christlicher Herrscher, aber er war zugleich ein brutaler Sachsenschlechter. Wie passt das zusammen? Der erfolgreiche Herrscher des Mittelalters war immer ein Gewaltherrscher. Erst die Moderne will Gewalt als Mittel der Politik verdammen. Zu Karls Zeiten galt, ein guter Herrscher muss nach außen Schrecken verbreiten und im Inneren die Liebe seiner Untertanen gewinnen. Für Karl gehörte es zum Ethos, Heiden zu bekehren, gerne auch mit Gewalt. Es schien aus seiner Sicht sogar konsequent, die Sachsen abzuschlachten, denn diese hatten das Allerschlimmste gemacht, was man nach biblischen Normen tun durfte. Erst ließen sie sich christlich taufen, aber dann fielen sie wieder ins Heidentum zurück. Der Abfall von dem christlichen Glauben war der entscheidende Vorwurf und der damals zwingend erscheinende Grund für die Todesstrafe. Eine Rechtfertigung, die in der heutigen Betrachtung der Sachsenkriege oft zu kurz kommt. Waren die Sachsenkriege wirklich so brutal? In Verden an der Aller sollen auf Karls Geheiß hin 4500 Sachsen massakriert worden sein, eine zwar schaurige, aber wohl übertriebene Zahl. Verglichen damit gingen römische Feldherren viel brutaler vor. Cäsar soll in Gallien 1 Million Menschen umgebracht haben. Die Zahl 4500 wird zu Recht kontrovers diskutiert. Trotzdem führt kein Weg daran vorbei. Karl hat die Sachsenkriege 30 Jahre lang äußerst brutal geführt und den Widerstand erst durch Zwangsdeportationen gebrochen. Seine beständigen Feldzüge zeugen von einem unglaublichen Willen, das Reich zu vergrößern und das Christentum zu verbreiten. Genau das war auch die Begründung für die Kaiserkrönung. Papst Leo III. Ehrte 800 keinen Schmusekaiser, sondern einen Heidensieger. Gleichwohl pflegte Karl gute Kontakte zu den Muslimen in Bagdad. War er in religiösen Fragen tolerant? Ganz sicher kannte er keine Toleranz in unserem Sinne. Ein Nebeneinander von Religionen hatte er in seinem Reich nicht ausgehalten. Er war rigoros auf Eindeutigkeit bedacht. Trotzdem war er ein politischer Pragmatiker. Er musste die Imperien der Mittelmeerwelt, also das griechische Kaisertum in Byzanz und das Kalifat in Bagdad, als Partner akzeptieren. Seine Politik entsprach der Logik von Großreichen. Wenn man sich nicht gegenseitig vernichten kann, muss man sich aushalten. Noch einmal der Blick ins Innere seines Reiches. War die Christianisierung nicht auch ein politisches Kalkül? Eine gemeinsame Religion hilft schließlich, die Untertanen zu einen und damit den Staat zu festigen. Im 8. Jahrhundert war die religiöse Komponente nicht von der politischen zu trennen. Religion forderte von den Menschen immer auch Unterwerfung und sie ermöglichte den Mächtigen, eine neue Herrschaft zu etablieren. Genau deshalb erlegte Karl den Sachsen sehr schnell sein fränkisches Herrschaftsmodell auf. Die Christianisierung erfolgte also auch aus politischem Kalkül. Gleichwohl hätte Karl der Große überhaupt nicht verstanden, wie und warum man Religion und Politik überhaupt voneinander trennen kann. Wenn wir uns mit dem Mittelalter befassen, müssen wir eine solche Ganzheitlichkeit im Sinne einer völligen Andersartigkeit aushalten. Wenn wir vom Reich Karls des Großen sprechen, was für ein Gebilde ist damit überhaupt gemeint? Man kann die Welt Karls des Großen nicht mit nationalen Kriterien messen. Die fränkische Welt war ganz anders. Besonders war schon, dass es in seinem Reich sehr viele Völker gab, darunter die Franken als die dominanteste Gruppe. Diese gaben dem Vielvölkerreich seinen Namen, das Reich der Franken. Es handelte sich um ein in jeder Hinsicht plurales Reich, das durch die Person des Königs zusammengehalten wurde. Wenige Jahrzehnte nach dem Tod Karls des Großen ist das Reich zerfallen. Lag es daran, dass die einzelnen Völker nicht mehr von einem starken Herrscher gebändigt werden konnten? Nein, das hat ganz andere Gründe. Bei den Karolingern war jeder legitime Königssohn erbberechtigt und musste einen Reichsteil erhalten. Gab es drei Prinzen, dann war das Reich nach dem Tod des Herrschers in drei Teile zu trennen. Und so hat sich das Frankenreich durch reine dynastische Zufälle im 9. Jahrhundert aufgespalten. Jedes Zeitalter macht sich von früheren Epochen ein eigenes Bild. Warum wurde Karl schon im Hochmittelalter so sehr verehrt? Das hängt vielleicht mit einem gewissen Misserfolg seiner Einheitspolitik zusammen. Nach seinem Tod ist sein Reich rasch zerfallen in Ostfranken und Westfranken, woraus viel später Deutschland und Frankreich hervorgingen. Für alle Nachgeborenen war Karl der Große daher ein idealer Bezugspunkt. In Frankreich berief man sich auf den berühmten Charlemagne, der über viele Generationen als größter französischer König verehrt wurde. In Deutschland galt er als vorbildlicher christlicher Kaiser und wurde 1165 sogar heilig gesprochen. Damit hatte das Heilige Römische Reich endlich einen heiligen Kaiser. Seine großen posthumen Erfolge rühren also daher, dass alle möglichen Gruppen irgendetwas an ihm toll fanden. Macht es heute noch Sinn, sich auf ihn zu beziehen? Ich denke, dass Karl der Große und die Idee, für die er steht, nämlich ein einiges Reich im gemeinsamen christlichen Glauben, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg nützlich war, um nationale Gegensätze zu überbrücken. Die Gründer der Europäischen Gemeinschaft beriefen sich auf ihn, um die Vorstellung eines christlichen Abendlandes gegenüber nationalen Antagonismen und Feindbildern stark zu machen. Man hat Karl benutzt, aber man hat ihn auch gebraucht. Aus diesem Grund wurde auch der Karlspreis in Aachen als europäischer Preis gestiftet. Seine dunklen Zeiten hat man dabei nicht bedacht. Zu Karls Zeit herrschten eben ganz andere Konzepte von Moral, Herrschaft und Gewalt. Seine Zeitgenossen rühmten ihn für Taten, für die wir ihn heute schelten. Spricht das aus Ihrer Sicht nicht für eine Umbenennung des Karlspreises, wie öfters gefordert wird? Der Preis hat seine eigene Geschichte im Europa der Nachkriegszeit und damit seine eigene Würde. Ich bin sehr vorsichtig, gängige Moralvorstellungen auf längst vergangene Epochen anzuwenden. Wir sollten vielmehr lernen, uns auch einmal auf andere Zeiten und andere Wertungskartelle einzulassen. Wer meint, sich als Richter über die Geschichte aufspielen zu müssen, der macht sich lächerlich. Spätestens in 50 Jahren wird man über uns wahrscheinlich lächeln. Kluge Leute wissen, dass sie nicht das Maß aller Dinge und aller Zeiten sind. Fun Facts: Kleine und große Wahrheiten. Was war Karls Leibgericht? Welche Gerüchte stimmen? Die kaiserlichen Klatschnachrichten von Katharina Behmer. Karls Outfit. Des Kaisers einfache Kleider. Darüber, welche Kleidung Karl bevorzugte, sind wir dank des Biografen Einhard informiert. Auf dem Körper trug er ein Leinenhemd, die Oberschenkel bedeckten leinerne Hosen. Darüber trug er eine Tunika, die mit Seide eingefasst war. Die Unterschenkel waren mit Schenkelbändern umwickelt. Im Winter kam dazu noch ein Wams aus Otter- oder Marderfell. Abgerundet wurde der königliche Look durch einen blauen Umhang. Damit kleidete sich Karl viel bescheidener als seine Nachfolger, die sich teils in edelsteinbesetzte Gewänder hüllten. Karls Ernährung, kulinarische Fleischeslust. Karl liebte sein Mittagessen und ließ sich dazu 4 Gänge mit Fleisch reichen. Seine Leibspeise war am Spieß gebratenes Wildfleisch. Davon aß Karl so viel, dass seine Ärzte einschreiten mussten. Wegen immer stärkerer Gichtschübe setzten sie den Kaiser auf eine Schonkostdiät. Er war nicht begeistert, und das, obwohl er einmal sein eigenes Volk zu einer Fastenkur verdonnert hatte. Während der Hungersnot von 792-93 hatte der König zum Verzicht gemahnt, um Gott zu besänftigen. Die einfache Bevölkerung aß aber meist ohnehin nur Getreidebrei. Karls Glaube, gewaltig fromm. Offiziell war Karls Frankenreich ein christlicher Ort, voll von getauften Gläubigen und regiert von einem frommen Herrscher. Der Kaiser sei mehrmals täglich in die Kirche gegangen, berichtet der Biograf Einhard. In dessen Werk ist immer wieder von Karls Frömmigkeit und Freigebigkeit zu lesen. Ganz besonders lag Karl die Unterstützung der Armen am Herzen. In der Realität ließ der König jedoch nicht nur pure Gnade walten, etwa bei der gewaltsamen Unterwerfung der Sachsen. In seinem Volk war heidnischer Aberglaube aber noch weit verbreitet. Karls Liebesleben. Üble Nachrede der Nachwelt. Die mittelalterliche Gerüchteküche brodelte rund um Karl den Großen. Besonders seine Beziehung zu Frauen wurde nach seinem Tod immer wieder zum Thema. Beispielsweise als der Vorwurf aufkam, Karl habe mit seiner eigenen Tochter Bertha den Sagenhelden Roland erzeugt. Eine reine Erdichtung des 14. Jahrhunderts. In die Sagenwelt gehört auch die Geschichte, dass Karls verstorbene 4. Ehefrau Fastrada über ihren Tod hinaus einen Zauber auf ihn ausübte, der den Witwer zur Nekrophilie mit ihrem Leichnam getrieben habe. Karls Superlative. Er wollte der Größte sein. Karl hat sich seinen Beinamen tatsächlich verdient. Untersuchungen seiner sterblichen Überreste ergaben, dass der Frankenkönig mit ungefähr 1,85 Meter Größe die meisten seiner Mitmenschen überragte. Auch jenseits von seinem Körpermaß jagte Karl dem Superlativ nach. Ob bei der Jagd oder seinem liebsten Hobby, dem Schwimmen. Der Frankenherrscher war sehr ehrgeizig und liebte es, als Sieger aus den verschiedensten Wettkämpfen hervorzugehen. Er wollte im Wortsinn in allen Bereichen der Größte sein. Sie hörten Geschichte Porträt Krieger, Kaiser, Mythos Karl der Große, gelesen von Clemens Benke.